3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Haru und Ann-Sophie. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Ich bin Ann-Sophie und wir freuen uns heute, Georg Föbert bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Georg. Hallo. Und hallo natürlich auch an Haru. Hallo. Georg Föbert ist marxistischer Theoretiker und Politikwissenschaftler. Er hat über 30 Jahre lang an der Philipps-Universität Marburg als Professor gelehrt. Er ist seit 1974 DKP-Mitglied und vertrat die Partei über viele Jahre sowohl im Marburger Stadtparlament als auch im Kreistag Marburg-Biedenkopf. Georg schreibt Artikel, Bücher und hält Vorträge. Seine Schwerpunkte sind unter anderem Theorie und Geschichte des Kapitalismus und Geschichte der Arbeiterbewegung. Habe ich noch was vergessen, Georg? Nee, du hast nur zu viel erzählt. Okay. Dann leiten wir mal ins Thema. Wir sind ja heute hier beim Georg im hessischen Marburg zu Gast, um mit ihm über den Mitbegründer der deutschen Sozialdemokratie, Wilhelm Liebknecht, zu sprechen. Der wurde vor rund 200 Jahren im nur 30 Kilometer von hier in Gießen geboren. Eine Stadt, über die Georg Büchner, einer der rebellischen Köpfe aus der Vormärzphase, einst sagte: Diese Stadt ist abscheulich, eine hohle Mittelmäßigkeit in allem. Gleichzeitig ging von Gießen eine radikale politische Strömung aus, die den politischen Kampf der 30er und 40er Jahre des 19. Jahrhunderts, also die Märzrevolution 1848-49, mit einleitete. Und in diese turbulente Zeit wurde der Wilhelm Liebknecht geboren. Georg, gibst du uns bitte einen kurzen Einblick in die Zeit und in das Leben von Wilhelm Liebknecht? Ja, Wilhelm Liebknecht ist am 29. März 1826 geboren. Also in 2 Jahren wird dann, hoffe ich doch, der 200. Geburtstag von Wilhelm Liebknecht gefeiert. Und soviel ich weiß, bereitet sich die Stadt Gießen auch darauf vor. Er ist einer der Begründer der deutschen Sozialdemokratie. Er selbst ist aber ein Bürgerlicher von Herkunft gewesen. Seine Familie gehörte eigentlich zur hessischen Gelehrten- und Beamten-Oligarchie. Sein Vater war ein hoher Beamter, ein Vorfahr war Professor. Und so hat er sich das Leben wahrscheinlich als junger Kerl auch vorgestellt. Also er dachte wohl, dass er dann nun das Leben eines offensichtlich nicht unbegabten Intellektuellen weiter fortsetzen könnte. Das ging schief, weil seine Eltern sind bald hintereinander gestorben. Er ist dann von Vormündern durchs Leben geführt worden. Eine Großmutter, die noch ein bisschen für ihn gesorgt hat, stirbt dann recht bald. Verwandtschaft funktioniert nicht so recht und so fällt er, so der eigentlich ja, in bessere Kreise hineingeboren wurde, dann in ganz bittere Armut, bis die ersten 40 Jahre seines Lebens eigentlich ein deklassierter Intellektueller, hat in Gießen und Berlin, Marburg studiert, das Studium nie abgeschlossen, ist dann auch ja, in Gießen, ja, du hast ja gesagt, in ein rebellisches Milieu hineingekommen als Student schon. Es gab ja damals auch studentische Korporationen, die vor 1848, 1866 eher links gewesen sind, die Gießener Freien zum Beispiel. Dann haben wir die Gruppe um den Pfarrer Weidig, der ein Onkel von Liebknecht war, und Georg Büchner. Beide zusammen, Weidig und Büchner, verfassen eine Schrift, der Hessische Landbote, in dem nun das ganze soziale Elend von Oberhessen sehr lebhaft geschildert wird, mit seiner mitreißenden Parole: Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Er muss dann fliehen, der Büchner, und das erlebt der Liebknecht noch nicht. Also diese Gruppe um Liebknecht, um Büchner fliegt ja auf Mitte der 30er Jahre, aber er bekommt noch innerhalb der Familie mit, wie sein Onkel Ludwig Weidig inhaftiert wird und in Darmstadt zu Tod gequält wird. Das ist so einer der ersten ganz tiefen Eindrücke für ihn gewesen. Sein Studium, wie gesagt, verläuft unregelmäßig. Er muss dann auch aus Gießen abhauen, kommt hier nach Marburg. Da muss er auch verschwinden, denn in Marburg war ein liberaler Professor inhaftiert. Dem hat er, muss wohl ein ziemlich stürmisches Talent gewesen sein, dieser Büchner, in einer Frühlingsnacht ein Vivat gebracht vor dem Gefängnis. Das wurde verpetzt und er entzieht sich einer Verhaftung, will eigentlich nach Amerika gehen. Er merkt dann noch nach einiger Zeit, dass mit der intellektuellen Karriere, er wollte Hochschullehrer werden, das merkt er bald, das wird nichts mehr. Er lernt den Beruf eines Zimmermanns in Gießen, merkwürdigerweise schon Geselle nach 3 Monaten. Ich weiß gar nicht, wie das zugeht. Und dann auch, wenn man weiß, dass der August Bebel im benachbarten Wetzlar 3 Jahre für seine Ausbildung brauchte als Drechsler. Dann in Marburg erlernt er den Beruf eines Büchsenmachers, also eines Waffenschmieds, auch in wenigen Monaten. Da steckt schon ein Plan dahinter. Er wollte nämlich nach Amerika auswandern und da braucht man natürlich eine Büchse. Ne? Und man musste auch wahrscheinlich sich seine Hütte selbst zimmern. Und deshalb ist der Beruf des Zimmermanns eine ganz sinnvolle Angelegenheit. Und diese Peilung nach den USA hat er sein ganzes Leben lang gehabt, weil das soziale Elend in Deutschland und auch die Verfolgung in Deutschland zogen ja nach sich einen ständigen Migrationsstrom nach Amerika hin. Also wer sich hier nicht halten konnte, sei es aus politischen Gründen, sei es aus Hungergründen, zog nach den USA vor allem. In diesem Strom wollte sich der Liebknecht eigentlich anschließen. Als er nun aus Marburg abhauen musste, weil die Polizei hinter ihm her war, traf er unterwegs, auf dem Weg nach Amerika, irgendwo in der Kutsche, einen Lehrer einer Reformschule in der Schweiz, der Fröbischen Reformschule, dem er seine revolutionäre Gesinnung offenbart hat. Und da sagte er, naja Gott, also dann bleiben Sie doch lieber mal da und warten Sie, bis die Revolution kommt. Und dann ernähren Sie sich erstmal als Lehrer in der Schweiz und schießen können Sie immer noch. Also geht er in die Schweiz und wird Lehrer, 1847. Da bricht aber dann in Frankreich die Februarrevolution aus und er sofort den Lehrerberuf sein gelassen, geht nach Frankreich, aber da war der Februar schon vorbei und die Revolution hatte schon gesiegt. Er will sich dann anschließen einer deutschen Legion um den Dichter Georg Herweg und die wollten sozusagen eine Invasion über den Rhein machen, ein Unternehmen, das kläglich scheiterte. Zum Glück blieb der Liebknecht davon verschont, weil er erstmal da krank wurde und nicht mitmachen konnte. Er kommt dann in die Schweiz zurück und trifft dort einmal auf das Milieu der Emigranten, zu denen er jetzt auch gehört. Einer dieser Emigranten war Friedrich Engels, zu dem kommen wir später. Aber bald geht es dann in Deutschland wieder los, nämlich es gibt dann einen Aufstand in Südbaden von Hecker und Struve. Und dann sieht man, der ewig aufgeregte Liebknecht sofort wieder über die Grenze, beteiligt sich an diesem Aufstand und wird sofort inhaftiert und sitzt dann vier Monate im Gefängnis in Freiburg. Er hat sein Leben lang eine Strafe nach dem anderen abgesessen. Noch als 70-Jähriger wird er dann in den 90er Jahren inhaftiert. Insgesamt hat er 4 Jahre in Gefängnissen gesessen. Dieser Gefängnisaufenthalt in Freiburg hatte seinen Vorteil, denn der Gefängnisaufseher hat eine Tochter und die gefiel ihm und er ihr auch und so fand er dann auch seine erste Frau. Dann 1849 kommt es zum nächsten Aufstand in Baden. In Frankfurt hatte man ja gerade eine Reichsverfassung verabschiedet und die Fürsten wollten die natürlich nicht umsetzen, eine deutsche Reichsverfassung. Da gibt es einen Aufstand in der Pfalz und in Baden Und da wird es den Behörden dann schon ein bisschen schummerig in Freiburg. Und als dann endlich der Liebknecht wegen Hochverrat und anderer schrecklicher Dinge vor Gericht gestellt wird, stellt sogar der Staatsanwalt den Antrag auf Freispruch. Der hat nämlich Lust, so schnell wie möglich abzuhauen, bevor er da selbst der Revolution zum Opfer fällt. Also Liebknecht kommt wieder raus, nimmt die Knarre und beteiligt sich an dem badischen Aufstand gegen die Preußen, der auch niedergeschlagen wird. Und von daher rührt dann auch Liebknechts lebenslanger Preußenhass. Er muss dann wieder in die Schweiz emigrieren. Also da ist also das Fernweh nach Amerika und ständiger Bezug zur Schweiz. Dort trifft er nun auf zwei Milieus, das Emigrantenmilieu, Friedrich Engels, und dann ein anderes Migrantenmilieu, nämlich die ständige Arbeitsmigration von deutschen Handwerksburschen. Und er wird dann aufgrund seiner Beredsamkeit dann gleich auch Präsident eines Arbeitervereins in Genf. Er versucht, die dort zu vereinigen und irgendwie die Revolution in Deutschland wieder vorzubereiten. Das ließen sich die Schweizer Behörden nicht allzu lange gefallen, sie inhaftierten ihn und er wird dann ausgewiesen und über Frankreich dann geht er nach England und ist dann von 1850 bis 1862 ist er nun in der englischen Emigration in London und diese Zeit ist nun doppelt prägend für ihn, einfach erstens mal durch das ständige Elend. Er lebt eigentlich, wovon er gelebt hat, weiß man gar nicht, also er lebt offensichtlich von der Luft. Als Hauslehrer und als Korrespondent, als Londoner Korrespondent einiger liberaler Zeitungen. Aber sonst manchmal keine richtige Wohnung. Und dieses Elend, also diese große Armut von ihm, prägt ihn eigentlich für sein restliches Leben. Das geht ja dann auch weiter bis in seine preußische Zeit, in die 60er Jahre. Also diese Erfahrung großer Armut saß ihm eigentlich immer im Nacken. Zumal dann seine Jugendliebe Ernestine Landolt nach London kommt, sie heiraten, bekommen drei Kinder. Ein Sohn stirbt bald nach der Geburt. Also es muss eine ganz elendige Zeit gewesen sein. Und das zweite prägende Erlebnis war natürlich dort die ständige Begegnung mit Engels, der jetzt nun auch in London, erst nach London emigriert, dann nach Manchester, und Karl Marx. Und dort tritt er nun allem bei, was da revolutionär ist und was es so gibt, insbesondere dem Bund der Kommunisten, der ersten kommunistischen Partei, ist ein Gehilfe von Marx und wird dann und schluckt auch sehr schnell die Theorie von Marx und Engels. War selbst kein konzeptioneller Denker, aber konnte sich sehr schnell etwas merken und ist der treue Gefolgsmann von Marx und Engels, wobei man sagen muss, dass sie ihm das schlecht entgolten haben, dass Wilhelm Liebknecht doch vergleichsweise wenig bekannt ist, hat zwei Ursachen. Erstens steht er im Schatten seines berühmten Sohnes und zweitens haben Marx und Engels immer hässlich über ihn geredet. Also furchtbar, wenn man Marx und Engels Werke mal liest im Register und den Namen Wilhelm Liebknecht, dann ist der Esel, das Vieh, der versteht nichts. Also sie haben ihn wie den letzten Scheuerlappen behandelt, was auch einer der Gründe dafür ist, dass nie in der DDR eine Biografie über Wilhelm Liebknecht geschrieben wurde. Über August Bebel ja, nicht? Aber ihn, also man darf sich nicht, wenn man Liebknecht würdigen will als Person und seine Leistung, muss man glatt Marx und Engels vergessen. Die haben ihn zu allem benutzt, nicht? Er hat auch furchtbar viel getan zur Verbreitung ihrer Lehre, aber sie selbst hielten ihn wohl einfach ein bisschen für, also sie soll. Indem sie ihm ein schlechtes Zeugnis ausstellten, einem Mann, der große Verdienste hat, haben sie eigentlich sich selbst ein ganz schlechtes Zeugnis ausgestellt. Anfang der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts gibt es dann eine Amnestie, er kehrt nach Deutschland zurück und da geht die Hungerei aber weiter. Er geht nach Berlin, er gibt dann jetzt, schreibt wieder Korrespondenzen, jetzt Korrespondenzen aus Berlin für Zeitungen in Süddeutschland. Und ist Hauslehrer, immer bei reichen Leuten muss er da deren Kinder da unterrichten. Dann seine Frau kommt nach und es gibt ein wunderbares Buch über seine Frau von Wolfgang Schröder, Ernestine. Da steht auch sehr viel über die elenden Lebensumstände des Ehepaars Liebknecht. drin. Eines, irgendwann hat es nicht mehr ausgehalten und ist wieder nach Freiburg zurück und wollte, man hat den Eindruck, sie kann nicht mehr. Sie kommt dann irgendwann dann doch wieder zurück. Er wird dann, das gehört auch zu den Konstanten in seinem Leben, aus Berlin ausgewiesen, weil er kein Landeskind ist, aber auch weil er politisch missliebig ist. Denn in Berlin macht er das, was er sein ganzes Leben gemacht hat. Er wirkt für die Ideen von Marx und Engels. Da gibt es aber schon eine Sozialdemokratische Partei, nämlich von Ferdinand Lassalle, und er tritt nun in den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, das ist der Verein von Ferdinand Lassalle, ein. Der fällt ja in einem Duell, 1863, der Lassalle, und Liebknecht wirkt innerhalb des ADAV, das ist die Abkürzung für die Ideen von für Marx und Engels, und riskiert wieder mal seine Existenz dafür. Er hat zunächst mal in Berlin eine ganz gute Redakteurstelle bekommen bei der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung, bis er rausgekriegt hat, dass der Herausgeber dieser Norddeutschen Allgemeinen Zeitung für Bismarck arbeitet. Und obwohl er wirklich nichts zu beißen hat, hat er diese gut bezahlte Stelle hingeschmissen, war wieder arbeitslos. Und so ging es eben auch im Lassalleschen Deutschen Arbeiterverein, die hatten auch eine Zeitung, der Sozialdemokrat, bis er merkte, dass auch der Nachfolger von Lassalle sich dem Preußen Bismarck annähert. Sofort kündigt er und liegt wieder auf der Straße. Also wenn einer Opfer gebracht hat für seine Sache, dann ist das wirklich der Liebknecht. Er wird nun ausgewiesen aus Berlin, denn er ist kein Preuße. Er wird aus Preußen ausgewiesen. Wohin? Nach Sachsen. Und Sachsen ist natürlich wieder ein Glück, denn in Sachsen, da kommt er nach Leipzig. Leipzig ist damals die Hauptstadt der deutschen Arbeiterbewegung gewesen. Man hat ein liberaleres Vereinsrecht in der Schweiz, nicht so hartes wie in Preußen. Und in Leipzig hat man schon eine sehr aktive Arbeiterbewegung. Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein wurde ja in Leipzig gegründet. Dort gibt es einen Arbeiterbildungsverein. Und da ist ein junger Drechsler-Vorsitzender, das ist nun der August Bebel. Und da stellt sich der Liebknecht gleich vor, und noch in seinen Memoiren schreibt der Bebel, der kam uns wie gerufen, denn sie brauchten Lehrer. Und er wurde dann Wanderredner praktisch für den Bildungsverein. Bildungsredner, gab Unterricht in Sprachen den Arbeitern. Und da beginnt sein Aufstieg in der Arbeiterbewegung in einer ganz engen Kampfgenossenschaft mit Bebel. Und zu den Leistungen, die er für Marx und Engels erbracht hat, gehört auch, dass er die erste Druckausgabe des Kommunistischen Manifests herausgebracht hat. Das sollte in Berlin gedruckt werden und wurde da inzwischen, ein Krieg stattgefunden zwischen Österreich und Preußen, und Preußen hat dabei auch Sachsen sich hat den Norddeutschen Bund gegründet, und zu diesem Norddeutschen Bund gehörte auch Sachsen. Also dachte sich der Liebknecht, naja, jetzt bin ich ja im Norddeutschen Bund, dann ist ja wohl doch meine Ausweisung aus Berlin nicht mehr gültig. Er geht nach Berlin, um dort die Drucklegung dieses Kommunistischen Manifests zu bewerkstelligen. Das gelingt ihm, aber da kommt die Polizei und sagt, Moment mal, das ist ja Bandbruch. Und er wird verhaftet und bekommt 3 Monate Gefängnis, weil er nun illegaler Einwanderer ist. Er kommt zurück, seine Frau hat inzwischen Tuberkulose, ist todkrank, und sie stirbt dann sehr bald an den Folgen dieses Elends, also sein ganzes politisches Engagement. Man merkt, wie das tief auch in sein Privatleben eingreift, und er steht dann da mit seinen 2 kleinen Töchtern, also eine ganz bitterböse Zeit für ihn. Zugleich ist er mit Bebel sehr rührig. Es gibt also einen Zusammenschluss der Arbeitervereine für ganz Deutschland, der Vereinstag Deutscher Arbeitervereine. Da ist Bebel ist dann Vorsitzender, und sie gründen auch dann einen Verein. Das ist das Demokratische, eine Zeitung, das ist das Demokratische Wochenblatt. Und da wird Liebknecht dann Chefredakteur. Und da findet er nun den Beruf, den er im Grunde sein ganzes Leben lang ausgeübt hat. Er war immer Chefredakteur. Erst vom Demokratischen Wochenblatt, dann später auch alle anderen sozialdemokratischen Zeitungen bis zu seinem Tod 1900. Gemeinsam gründen sie ja dann 1869 die Sozialdemokratische Arbeiterpartei. als Konkurrenzpartei zum Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein des Herrn von Schweizer, das ist der Nachfolger also von LaSalle gewesen. Und dort tun sie wieder etwas für das Werk von Marx und Engels. Marx und Engels und andere haben ja 1864 die erste internationale Partei gegründet, die Internationale Arbeiterassoziation, IAA, das ist die erste internationale. Es gibt ja eine Geschichte der Arbeiterbewegung, die internationalen, erste internationale, zweite internationale, dritte internationale, dann die trotzkistische vierte internationale, nationale. Marx und Engels haben die erste internationale gegründet. Selbstverständlich tritt Engels und Bebel da ein und im Demokratischen Wochenblatt veröffentlicht Liebknecht dann auch die Statuten des Internationalen Arbeiterassoziation. Marx und Engels können das überhaupt nicht so würdigen, die finden, das geht alles so wenig voran. Also auf ordinär Deutsch gesprochen, Liebknecht reißt sich den Arsch auf für die beiden und die treten eben denselben. Also eine unschöne Geschichte eigentlich. Er tritt dann mit Bebel zusammen gegen den Deutsch-Französischen Krieg auf. Sie lehnen die Kriegskredite ab, reden wir vielleicht noch drüber. Und sie werden dann vor Gericht gestellt wegen Hochverrats in Leipzig, ein Leipziger Hochverratsprozess. Und man kann sagen, dass mit diesem Leipziger Hochverratsprozess eigentlich Liebknecht aufsteigt zu einem Bebel und Liebknecht, die ja bisher Lokalgrößen für Sachsen gewesen sind, steigen da auf zu nationalen Führungsfiguren der Arbeiterbewegung, auch von internationaler Bedeutung. Und wenn ich mir es genau betrachte, ist dieser Leipziger Hochverratsprozess der Gipfelpunkt der öffentlichen Wirksamkeit von Liebknecht gewesen. Es waren drei Angeklagte, Bebel, ein Genosse Adolf Hebner, der aber nur so pro forma erwischt wurde, weil der Liebknecht wurde angeklagt, weil er Chefredakteur des Parteiorgans war. Und als er im Knast war, dann war dann der Hebner, so hieß er, Stellvertreter und verantwortlich, also wurde er gleich mit angeklagt. Und Bebel, das waren die drei. Und der Sprecher der drei Angeklagten war nun Liebknecht, er war sozusagen Prozessführender und hat das genial gemacht. Also zum Beispiel haben die Staatsanwaltschaft hat Material herbeigeschafft, um nachzuweisen, dass es eine Verschwörung, hochverräterische Verschwörung gäbe. Das haben die alles zurückgewiesen, die Belege waren auch dürftig. Liebknecht dreht den Spieß um und sagt, ja, gut, das ist ja nun so, dann will ich mal Beweismaterial liefern. Was sind die Ziele der Organisation? Und da muss nun alle, und es muss ja bekannt, mündliches Verfahren, es muss ja nun alle Dokumente als Beweismittel eingeführt werden im Prozess, indem sie vorgetragen werden. Ja, das sagt er gut, da fangen wir an mit dem kommunistischen Manifest. Also wird das Manifest der kommunistischen Partei im Gerichtssaal vorgelesen. Dann die Statuten und die Inauguraladresse der internationalen Arbeiter. Ja, und stundenlang, tagelang wird das, und der Saal war voll besetzt von Arbeitern. Die haben sich das nicht entgehen lassen und die haben natürlich Beifallsbekundung, war ordentlich Remi-Demi und der Gerichtspräsident droht dauernd den Saal räumen zu lassen, aber das geht ja nun nicht, das ist überhaupt Beweismaterial. Und es wird ein Protokoll geführt und das Protokoll, und als er dann nach 4 Jahren aus dem Knast kommt, hat er das Protokoll veröffentlicht, das ist der Leipziger Hochverratsprozess, also ein ganz, ganz dickes Buch, da stehen die ganzen Dokumente drin. Also wer das Kommunistische Manifest lesen will und alle Dokumente der Arbeiterbewegung dieser Zeit, muss sich dieses Buch beschaffen für den Leipziger Hochverratsprozess. Das waren, die Presse saß drin. Und das war damals üblich, anders als heute, dass mündliche Dinge sehr oft in der Presse wiedergegeben wurden. Also zum Beispiel Reichstagsreden wurden sehr oft einfach wiedergegeben. Deshalb haben ja, so, da kommt nun ja auch diese Weisheit, das Parlament zur Tribüne im Klassenkampf zu machen. Das war so gemeint. Von der Tribüne des Parlaments aus hält Bebel und Liebknecht ihre aufrührerischen Reden. Parlamentsstenografen nehmen das alles mit und die Presse druckt es dann ab, schon um zu zeigen, wie gefährlich die sind. Und so ist das auch mit Gerichtsprozessen. Also, und das ist ein Riesen, obwohl es so ein furchtbar dickes Buch ist, ist es eine riesige propagandistische Leistung von dem Liebknecht, dass er das gemacht hat. Sie sind dann also, haben dann also, ja, 2 Jahre Knast bekommen und bis 18, dann sitzen sie eben ihre Strafe ab. Aber Liebknecht und Bebel sind dann also ungeheuer populär. geworden. Er ist dann eine nationale Größe und wird dann neben, und da bildet sich so eine Arbeitsteilung, so eine lebenslange Arbeitsteilung zwischen dem Liebknecht und dem Bebel heraus. Liebknecht ist der Organisator, ist auch als schöpferischer Theoretiker, Bebel ist der Organisator, ist auch als marxistischer Theoretiker dem Liebknecht im Übrigen überlegen, also das ist ein Autodidakt, also was der aus seinen 8 Jahren Volksschule gemacht hat, der Bebel, das ist ja unglaublich. Also es ist ein Standardwerk, ist seine, die Frau und der Sozialismus, das ist ein selbstständiges, theoretisches Werk, sowas hat der Liebknecht alles nicht gemacht. Er war Journalist und das ist eben die Arbeitsteilung. Der eine ist Theoretiker, deshalb wirklich der erste Mann in der Partei und Organisator und das andere ist der Propagandist. Wilhelm Liebknecht ist der Propagandist. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich wollte mir nur das Mikro schnappen für kurze Nachfrage. Ja, klar. Wenn der 2 Jahre im Knast war und die Ernestine war schon verstorben, ne? Ja. Wo waren denn 2 Töchter? Ja, guck, siehst du, da haben wir den zweiten Wundenpunkt. Das ist die zweite traurige Geschichte. Oder auch nicht so traurige Geschichte. Er ist nun verwitwet und hat seine beiden Töchter und ist völlig verzweifelt und er braucht so schnell wie möglich eine neue Frau. Was sehr oft ein Kompliment für die verstorbene Frau ist. Und er ist ganz verzweifelt. Und ja, und da ist das interessante Jahr 1868. Auf einer Agitationsreise in Darmstadt lernt er die Tochter des letzten Präsidenten der Nationalversammlung kennen, Natalie Reh. Und er ist jetzt Hofadvokat, ist ein bestallter Rechtsanwalt. Und ja, da ist das merkwürdige Jahr 1868. Ab 1868 hat der Liebknecht zum ersten Mal eine feste Anstellung. Er sucht eine Frau und er heiratet praktisch in seine alte Klasse zurück. Er kam aus der hessischen Beamtenelite und heiratet nun diese Natalie. Und es ist eigentümlich, sie ist schon 33 Jahre alt. Da würde man sagen, na ja und, aber damals sagt man nicht na und, dann sagt man, hm. Nicht, und sie gilt als hochgebildet und, und sie ist dann, wird in den Nachrufen, als sie dann lange nach Liebknecht gestorben ist, wird es auch gewürdigt, als eine sehr, sie sich sehr um die Kinder gekümmert hat. 5 Söhne, darunter nun der Karl Liebknecht und hatte ein großes Andenken in der Arbeiterbewegung. Ich habe das nur mich, ich habe aber den Eindruck, dass es war in einer gewissen Weise eine arrangierte Ehe, glaube ich. Eine Schwägerin des inzwischen toten Georg Büchner hat da eine Rolle gespielt. Und sie, es gibt viele Briefe von ihr, in denen sie sehr bitter äußert über das Leben mit diesem Sozialdemokraten, an Friedrich Engels und an ihre Freundin. Sie sagt, ach, Sozialdemokraten sollten nicht heiraten. Der Kerl ist ja nie da. Nicht, entweder ist er im Knast oder ist in der Agitation oder ist im Parlament. Also sie ist eigentlich sehr bitter, also aus heutiger Sicht des 21. Jahrhunderts, wo man sich dann vielleicht mal fragt, wie geht es denn den Frauen dieser großen Helden, wird man sagen, es scheint mir, dass es eine unglückliche Ehe war, was in den zeitgenössischen Würdigungen, Nachrufen nicht so steht, sondern die hochgebildete Frau und so toll, hat ihm den Rücken freigehalten, also der ganze Kram nicht. Das war seine zweite Ehe. Und ja, so viel zu dem privaten Leben und es spielt da eine große Rolle, glaube ich, die Erfahrung der Armut und des Elends vorher, nie mehr so arm werden, nie mehr so arm werden. Und er hat auch unheimlich darauf geachtet, dass seine Söhne alle stabile Berufe außerhalb der Partei hatten, also Rechtsanwälte, Karl Liebknecht, Rechtsanwalt, Theodor, Rechtsanwalt, dann ein Arzt. Und wir alle haben mit Familie Liebknecht tagtäglich zu tun, durch Otto Liebknecht. Otto Liebknecht, der ist der Träger des Namens Liebknecht, der in der Gegenwart die größte Wirkung entfaltet. Der war nämlich Chemiker und ist einer der Miterfinder von Persil, Perborat-Silikat. Nicht? Also, wenn man die, also gerade als Naturwissenschaftler. Und der Liebknecht, man merkte, der war scharf hinterher. Und da konnte natürlich die hochgebildete Natalie gut gebrauchen, dass die um Gottes Willen nicht so eine arme Socke werden, wie es er gewesen ist. So viel zu dieser privaten zum Privatleben von ihm. Ich habe hier mal jetzt gelesen, ein Buch über eine USA-Reise, die er gemacht hat von 1886, wo er dann auch im Schiff fährt und auch seine Mitpassagiere da beobachtet und auch die Frauen, die da mitfahren. Da merkt man, dass er einen sehr konventionellen Blick eigentlich auf Frauen hat, nicht? Also die Frauen sind dauernd seekrank und die Männer aber nicht und so ein Kram steht da. Also man ist da also auch schon beschränkt in seiner eigenen Zeit gewesen. Jetzt kommt er aus dem Gefängnis raus und jetzt haben wir die jetzt sind wir wieder zurück. Und jetzt 1872 kommt er wieder raus, veröffentlicht dann den Leipziger Hochverratsprozess. Inzwischen ist immer noch der ganz bittere Kampf zwischen Lassalleianern und Marxisten und zugleich die starke staatliche Repression. Und es wird dann, und auf beiden Seiten, unter dem Druck dieser Repression, kommt man dann zum Ergebnis, also es geht nicht so weiter, wir müssen uns vereinigen. Und da kommt die nächste große Leistung von der Wilhelm Liebknecht, er forciert die Vereinigung der beiden Parteien. Aber die sind nicht gleich stark, die Lassalleianer sind stärker als die Eisenacher. Sie haben viel mehr Mitglieder. Und dann die Lassalleianer, die sind ja auch, und diesmal Lassalleianer galten auch als die Radikaleren. Auch den Marxismus, die haben sie durchaus auch aufgenommen. Liebknecht und Bebel haben Bündnisse gehabt bei den Liberaldemokraten, bei den Linksliberalen. Zum Beispiel der Frankfurter Bankier und Zeitung oder aus einer Bankierfamilie stammende Verleger der Frankfurter Zeitung, Vorgängerin der heutigen FAZ, Leopold Sonnemann, ganz standhafter liberaler Demokrat, hat lange darum gekämpft, dass die Arbeiterbewegung sich nicht ablöst von den Liberalen. Er war Sozialliberal, hätte Bebel gern weiterbehalten. Und die haben auch viel Bündnis gemacht mit den Liberalen. Der Liebknecht auch. Und die Lassalleianer sagten, ja, da kann man doch sehen, das sind Knechte der Bourgeoisie und schimpfen mit denen rum. Und dann andererseits die Marxisten, also Bebel, Liebknecht, sagen, naja, die Lassalleianer, ihr habt ja mal mit dem Bismarck da geliebäugelt und ihr seid auch nicht demokratisch organisiert. Sie streiten sich heftig und jetzt sollen sie sich vereinigen und da muss ein Programm gemacht werden. Und da kommen nun auch die Lassalleianer und wollen einige ihrer Programmpunkte drin haben. Zum Beispiel, dass alle anderen Klassen, die Arbeiterklasse ist die einzige revolutionäre Klasse, alle anderen sind eine reaktionäre Masse. Das ging natürlich gegen die Liberalen. Während Marx und Engels sagen, Moment, in halben Feudalstaaten wie in Deutschland, da gibt es ja mehrere reaktionäre Massen. Da gibt es also die Konservativen und das ist der Hauptfeind. Und gegen den Hauptfeind muss man mit den Liberalen gehen. Kann ich nicht zugleich sagen, die Liberalen sind eine reaktionäre Masse. Aber die Lassalleianer sagt, das muss ins Programm rein. Und noch einige Punkte. Und Liebknecht sagt, ach gut, er war sehr flexibel in Grundsatzfragen, nicht in Prinzipienfragen, war immer ein Linker, aber sagte, na Gott, wenn es der Sache dient, nehmen wir den Kram auch rein und sie machen das berühmte Gotha-Programm. Marx bekommt das Ding in die Finger und ist empört, nicht? Und er schreibt die berühmte Kritik des Gotha-Programms. Was ist der Fehler des Gotha-Programms aus der Sicht von Marx? Aus der Sicht von Karl Marx ist das ist der Fehler des Gotha-Programms, dass es nicht von Karl Marx geschrieben wurde. Das konnte er ihm nicht verzeihen. Er hat auch sofort einen Brief geschrieben an den Vorstand der Eisenacher rumgeschickt und jetzt bekommt nun der Liebknecht diesen Verriss in die Hand und sagt, naja, wenn das die Lassalleianer sehen, dann wird das nichts aus der Einigkeit und hat das einfach in Schublade verschwinden lassen. Nicht? Eine große organisatorische Tat, nicht? Und dann haben sie sich vereinigt und das hat Engels insbesondere dem Liebknecht nie verziehen, dass er da so opportunistisch gewesen sei. Während der Liebknecht hat auch ein ganz gesundes Selbstbewusstsein gehabt, er sagt, das weiß ich doch, dass es Quatsch ist, was da drin steht, aber wir haben einen Schritt in der Praxis, ist doch viel, viel wichtiger als Sektiererei organisatorisch. Also Marx und Engels sagten, wir wollen mit der Partei nichts zu tun haben mit so einem Programm. Aber nach einiger Zeit merken sie plötzlich, wenn sie mit der Partei nichts zu tun haben, haben sie überhaupt keine Partei, mit der sie etwas zu tun haben. Denn es ist die einzige Massenpartei, die es überhaupt gab. Und da geben sie dann den Kleinen bei. Und der Engel sagt dann auch, ja, ein Schritt in der Praxis ist viel wichtiger als und so weiter. Hat sich praktisch dem Liebknecht angeschlossen und das hat er nie verziehen. Immer wenn die Krach hatten, sagt er, unter diese Sauerei mit dem Bundesprogramm. So, dann 1878 wird die Partei illegal, Sozialistengesetz. Liebknecht verliert wieder seinen Job. Inzwischen ist er Reichstagsabgeordneter und sächsischer Landtagsabgeordneter, und zwar schon seit Ende der 60er Jahre. Aber das ist keine Nahrungsgrundlage, denn die Abgeordneten bekamen keine Diäten. Die mussten von der Partei irgendwie ausgehalten werden. Also das macht er ehrenamtlich. Also er muss sich da wieder mal da durchlavieren. Inzwischen ist aber die Partei, und das ist eine große Sache, unter dem Sozialistengesetz erhält sie ihre Legalität und wächst ständig von Wahl zu Wahl. Und in einer Partei, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, deren Mitglieder imstande sind, von ihren armseligen Arbeitergroschen tatsächlich die Partei zu finanzieren, die Presse auch. Es wird ein illegales Parteiorgan gegründet, der Sozialdemokrat, da ist Liebknecht formell verantwortlich dafür. Und diese Partei ist dann nun wirklich die finanzstärkste Partei in der ganzen internationalen Arbeiterbewegung und sie steigt während dieses Sozialistengesetzes ständig auf an Mitgliedern, soweit man von Mitgliedern sprechen kann. Die haben ja keine Parteibücher. Und auch an Wählerstimmen. Und das ist Erfolg auch der großen organisatorischen Leistung von August Bebel und auch von Liebknecht, nicht, der ja nun diesen Verein zusammengezimmert hat, von dem Marx und Engels mit diesem Programm eigentlich gar nicht so gern gesehen hätten. Ein großer Erfolg. Und er ist immer einer, der Vorschläge gemacht hat, sie umgesetzt hat. Und hinterher sagen sie, ach, der macht zu viel, dauernd ist er und flatterhaft. Engels sagt, dauernd fängt er was an und wir haben die Arbeit. Und zu diesen Dingen gehört auch, dass er am Ende des Sozialistengesetzes sagte, ja, es ist ja nun die erste internationale eingegangen. Jetzt brauchen wir eine neue internationale Organisation. Wir müssen einen internationalen Sozialistenkongress halten. Engels sagt, ach, das kommt ja schon wieder mit seinen Bossen. Aber die Sache rollt. Und so entsteht dann 1889 der internationale Sozialistenkongress in Paris. Und daraus entsteht das, was wir heute die zweite internationale Gründe nennen. Also da sehen wir wieder Liebknecht, der kein Organisator war, aber ein Ideengeber, dem immer das Richtige eingefallen ist. Nicht? So. Dann wird die Partei wieder legal, 1880. Engels, schreibt an den Liebknecht so, du musst jetzt raus aus diesem Leipzig, denn der Schwerpunkt der Arbeiterbewegung wird jetzt, der Vorstand wird nun in Berlin sein. Und wenn du hier in Leipzig da bleibst, da bist du ein Parteiführer zweiter Klasse, also du musst jetzt umsiedeln nach Berlin. Liebknecht war nicht so begeistert, insbesondere seine Frau wollte nicht, da waren die Kinder noch da. Und der Liebknecht und der Engel schreibt einen richtig honigsüßen Brief an Frau Liebknecht, aber noch, das müssen Sie doch einsehen und so, doch, also Sie können doch nicht Ihren Mann so degradieren zum Parteiführer zweiter Klasse. Und sie gibt danach und sie ziehen um und er wird natürlich wieder Chefredakteur des Parteiorgans des Vorwärts. Und zugleich arbeitet der Engels dann an der Demontage von dem Liebknecht. Das ist eine wirklich ganz tückische Tour. Denn die neue Partei, die nennt sich, die hieß ja bisher Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, jetzt nennt sie sich Sozialdemokratische Partei Deutschland, SPD, braucht ein neues Programm. Und da sagt nun der Engels, ach Gott, die haben ja immer noch dieses grottenschlechte Gotha-Programm, da muss jetzt was geschehen. Und er holt die alte marxische Programmkritik, die ja noch unbekannt war, raus und an dem Liebknecht vorbei, an Bebel vorbei, lanciert er das an einen aufstrebenden jungen Intellektuellen, der nun auch was werden will, und findet der alte Liebknecht, der heißt jetzt plötzlich, bekommt einen neuen Namen. Der hat im Leipziger Hochverratsprozess, hat er gesagt, ich bin kein Verschwörer, nennen Sie mich einen Soldaten der Revolution. Und das war sein Name dann, der Soldat. Aber jetzt heißt er plötzlich der Alte. Er ist der Alte, weil jetzt kommt so eine neue Generation heran. Er ist Jahrgang 26, da ist der junge Karl Liebknecht. Jetzt kommen die aufstrebenden jungen Intellektuellen und ist der Alte ist in der Quere. Die wollen den aufs Altenteil schieben. Und Engels, es gibt einen Brief von Engels, wo er sagt, ja, es wird jetzt Zeit, dass der allmählich mal in Rente geht. Also an dem Engels vorbei lanciert er die Kritik des Gothaer Programms an Kautsky, der es dann veröffentlicht in der Theoriezeitschrift. Und Liebknecht ist blamiert, nicht? Und muss das auch noch verteidigen und muss dann die Programmrede halten. Das wird dann ganz von einer neuen Generation von Funktionären wird dann an seinem Stuhl gesägt. Also in den letzten 10 Jahren merkt man doch auch seines Lebens, merkt man doch starke Züge der Resignation, eine neue Generation auch von Karrieristen tritt nun an und er ist nun der Alte. Es gibt auch so Äußerungen, sehr schöne Äußerungen, Stilist ist, wo er sagt, naja, eigentlich habe ich meinen Beruf verfehlt, eigentlich bin ich Schulmeister. Und Politik, ja, da ist auch was dran, denn er hat immer an der Bildungsarbeit der Sozialdemokratie gearbeitet, hat zum Beispiel ein Fremdwörterlexikon, Fremdwörterlexikon für Arbeiter geschrieben. Und es ist eine merkwürdige Doppelbewegung, findet statt. Er wird in der Partei immer populärer. Die Arbeitermassen lieben ihn. Also Bebel und Liebknecht, die werden geliebt, abgöttisch geliebt. Und die Funktionäre der zweiten Reihe, ja, der Bebel ist ja viel jünger, der ist immer noch die Nummer eins. Aber der Liebknecht wird irgendwie ein bisschen peinlich. Die wollten den weg haben, weil er schwätzt so viel und hält so lange Reden. So wie der Eselstritt, ne, den man dann so bekommt. Er stirbt dann im August 1900 und da kommt was ganz anderes ans Licht. Er ist inzwischen zu Wohlstand gekommen, muss man auch sagen. Man wird, wenn man Parteifunktionär wird, die Zeit der Armut ist längst vorbei, weil man kann sich von der Parteipresse ernähren. Damals war Journalist ein Beruf, von dem man reich werden konnte. Ganz besonders reich der Bebel, der hat ja eine Drechslerwerkstatt gehabt, die wurde dann zu einer Fabrik, die hat er verkauft, da hat er dann wirklich auch viel Goldmark bekommen. Dann sein Buch, Die Frauen des Sozialismus, war ein Bestseller, da kamen also Honorare rein und die Presse ernährte ihren Mann. Bei Liebknecht war es nicht so viel wie bei Bebel, aber jemand hat ausgerechnet, sein Jahreseinkommen war das 12-fache eines Arbeiterlohns. Also er war dann. Und er wurde dann auch mal angegriffen auf dem Parteitag von den Jungen. Ja, der verdient ja zu viel und muss uns Redakteur so viel Geld haben. Und das sagt er, nee, ich brauche das. Und er braucht das auch, denn er ist jetzt umgezogen. Er wohnt nicht im armen Osten. Sein Wahlkreis ist im Norden. Er war Reichstagsabgeordneter bis zu seinem Tod und war im ganzen Deutschen Reich, war er der Reichstagsabgeordnete mit den meisten Stimmen. Mehr als alle, auch die Konservativen. Er war die Nummer eins, also ungeheuer populär. Das ist so die Gegend Wedding, Gesundbrunnen. Er selbst wohnte in Charlottenburg, Kantstraße 160, also eine sehr, sehr noble Gegend. Also er war wirklich jetzt wohlhabend, aber er war furchtbar, also ungeheuer populär bei den Arbeitern und auch bei den Wählern. Jetzt stirbt er und dann findet der größte Trauerzug statt, der je in Berlin stattgefunden hat. Allenfalls noch beim Kaiser Wilhelm 1888. Also da ziehen 150.000 Menschen von Charlottenburg im Westen nach Friedrichsfelde ganz weit im Osten, stundenlang durch die Stadt und eine gleich große Menschenmenge rechts und links der Straße. Da merkt man erst, also während er innerhalb der Partei Funktionäre allmählich nach hinten geschoben wird, ist dann seine Popularität nicht nur ungebrochen, sondern er war sehr, sehr populär. Also eine ganz eigentümliche Entwicklung. Ja, so viel zur Biografie. Vielen, vielen Dank, Schorsch. Also das war eine Menge, es war sehr dicht. Viel Wichtiges drin, ein paar Nachfragen haben wir noch. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen von der Biografie zu lösen von Wilhelm Liebknecht, auch auf die Inhalte einzugehen. Nebenbei bemerkt, Ann-Sophie und ich dürfen ja beim Schosch hier in seiner kleinen Bücherei, in seiner Bibliothek sitzen. Und der Schosch macht das alles aus dem Kopf. Der hat hier nicht so wie Ann-Sophie und ich unsere Unterlagen. Der kann das aus dem Stegreif, diese eben gehörte Biografie, kann er so zum Besten geben. Das ist schon beeindruckend. Jetzt möchten wir zunächst über den Demokratiebegriff sprechen, den verknüpft auch zu der Zeit von Wilhelm Liebknecht. Denn die Frage und auch eine Auseinandersetzung immer wieder mit London, also mit Karl Marx, war sicherlich, welche Vorzeichen hat dieser Demokratiebegriff, den Wilhelm Liebknecht anführt? Ist das eine klassenbewusste Demokratie? Wenn Sozialisten von Demokratie sprechen, meinen sie heute, das ist die Diktatur des Proletariats, das ist Demokratie. Die Herrschaft der vielen über die wenigen und der Staat ist das Instrument dafür. Jetzt ist die Frage, Schosch, hatte Wilhelm Liebknecht auch diese Definition eines Demokratiebegriffs oder war das eher ein bürgerlicher Demokratiebegriff, den er da benutzt hat? Ja, es war weder ein sozialistischer noch ein bürgerlicher Demokratiebegriff. Es war ein radikaldemokratischer Demokratiebegriff. Das ist auch wieder eine Sache, die nun Marx und Engels mit Misstrauen angeguckt haben, weil sie sagten, ja, vielleicht steckt er doch immer noch mit diesen süddeutschen Kleinbürgern zusammen. Nein, das ist, was richtig daran ist, ist, Liebknecht ist immer ein 1848er gewesen. Das war. Er war ein radikaler Demokrat, er hat ja wirklich mit der Waffe in der Hand gekämpft. Das machen ja auch nicht alle. Und für ihn war, sein Ziel war die Demokratische Republik, allgemeines Wahlrecht, aber auch, und das allgemeine Wahlrecht, das gab es ja dann in Deutschland auch, nämlich zum Deutschen Reichstag, hat Bismarck eingeführt, das allgemeine Wahlrecht, weil er sagte, na, da dürfen auch die ostdeutschen Landarbeiter wählen, die wählen dann sowieso den Gutsherrn, nicht? Und so war es ja dann auch. Und diesen Braten hat natürlich Liebknecht auch gerochen. Allgemeines Wahlrecht ist noch nicht Demokratie. Allgemeines Wahlrecht kann auch ein Mittel der Reaktion sein. Zum Beispiel in Frankreich, Louis Bonaparte hat das allgemeine Wahlrecht, die Bourgeoisie ist Anhängerin des sogenannten Pluralwahlrechts, das heißt, gibt verschiedene Wählerklassen, erste, zweite, dritte Klasse nach Vermögen. Da haben die Arbeiter eigentlich ganz viele Arbeiter bekommen nur wenige Mandate. Und die Bourgeoisie wollte nicht das allgemeine Wahlrecht. Sie wollte das nicht, weil sie dann ihren Vermögensvorsprung nicht geltend machen konnte. Und Bismarck hat erstmal als Hauptfeind gesehen die sogenannte Fortschrittspartei, die Liberalen. Und er versuchte über Lassalle und seinen Nachfolger die Arbeiter für sich zu gewinnen. Und er gesteht das allgemeine Wahlrecht zu, aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Und genau dasselbe der Napoleon in Frankreich, also der Louis Bonaparte. Die französische Bourgeoisie 1848 will nicht das allgemeine Wahlrecht. Louis Bonaparte sagt, nö, machen wir doch. Er wird dann zum Präsidenten gewählt, er macht einen Putsch und tastet das allgemeine Wahlrecht nicht an. Das allgemeine Wahlrecht wird dann zum Herrschaftsinstrument der Exekutive. Und wenn er immer mehr Schwierigkeiten hatte da mit der Bourgeoisie, dann hat er ein Plebiszit ausgerufen. Bis zu Hitler kennen wir das. Auch unter Hitler, da wird zwar nicht gewählt, aber es gibt das allgemeine Wahlrecht. Nämlich immer, wenn da eine große Entscheidung, Austritt aus dem Völkerbund oder sowas ansteht, ruft Hitler ein Plebiszit aus und das deutsche Volk mit allgemeinem Wahlrecht stellt sich hinter seinen Führer. Also kann auch eine Falle sein. Das heißt, das muss verbunden sein mit Gewaltenteilung, muss verbunden sein mit Pressefreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit und persönlicher Freiheit. Und alles das war im Bismarckreich nicht gegeben, sondern was nötig ist, wirklich ist die radikale, gründliche Demokratie. Also insofern ist Wilhelm Liebknecht ein radikaler Demokrat gewesen. Hier können wir sagen, mir nicht. Jetzt kommt auch was dazu, nicht? Jetzt wird Wilhelm Liebknecht ja nun Marxist. Bei Marx und zwar inhaliert er den Marxismus auf der Stufe, wie ihn Marx sein Kommunistisches Manifest schon entwickelt hat. Der Unterschied zwischen politischer und rechtlicher Gleichstellung aller Bürger, in den Frühschriften von Marx führt das ja aus, und den unterschiedlichen Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Unterschiedliche gesellschaftliche Ungleichheit entwertet die politische und rechtliche Gleichheit. Also ab 1850, als nun Engels dann in den Bannkreis von Marx gerät, lernt er, es muss soziale Gleichheit, also auch Gleichheit der Vermögensverhältnisse und Einkommensverhältnisse geben. Nur dadurch haben wir dann auch rechtliche Gleichheit und politische Gleichheit. Und das ist der Begriff Sozialdemokratie. Der Begriff Sozialdemokratie ist ja heute bei manchen Leuten sehr in Verruf geraten, also von Gustav Noske bis Boris Pistorius. Aber damals war etwas anderes gemeint, nicht? Die radikale Demokraten sagen Gleichheit vor Gericht, Gleichheit des Stimmrechts, vor dem Gesetz ist alles gleich und soziale Unterschiede sollen da keine Rolle spielen. Also ein französischer Dichter, Anatole France, hat mal gesagt, naja, das Recht in seiner Majestät erlaubt es Millionären und Bettlern gleichermaßen unter Brücken zu schlafen. Nicht? Da sieht man diesen inneren Widerspruch. Soziale Demokratie bedeutet, soziale Gleichheit ist Voraussetzung der Demokratie. Und ohne soziale Gleichheit keine Demokratie. Und das ist der Begriff der Sozial-Demokratie. Und das haben sowohl Bebel und auch Liebknecht vertreten. Also, was war er für ein Demokrat? Er war ein radikaler Demokrat, der Ansicht war, nur durch soziale Gleichheit können wir radikale Demokratie verwirklichen. Er war also ein Sozial-Demokrat, Sozial-Demokrat und kein Sozialdemokrat wie Noske und Pistorius. Ich habe auch den Satz von ihm gelesen, es gibt keine Demokratie ohne Sozialismus und ein Sozialismus ohne Demokratie wäre kein Sozialismus, um diesen radikaldemokratischen Begriff nochmal zu füllen. Zu seinem Marxismusbegriff vielleicht noch ganz kurz, Schosch, weil du das gerade angesprochen hast. Wilhelm Liebknecht ist im Exil in London und inhaliert, wie du sagst, den Marxismus ein. Es ist aber noch kein entwickelter Marxismus, historisch gesehen, sondern das Kapital, also auch nicht mal der erste Band ist verfasst. Ja, das bedeutet auch die Analyse der Produktionsverhältnisse. Die Entstehung des Profits, des Mehrwerts, ist einfach noch nicht geklärt, hat vorher noch keiner herausgefunden. Das heißt, wenn wir nur das Kommunistische Manifest die frühen Marx-Schriften als Grundlage haben, was ist das für ein Marxismus, den Wilhelm Liebknecht wieder zurück nach Deutschland bringt, als er nachdem die Amnestie da ist, er wieder nach Deutschland kann und auch Bebel in Leipzig dann mit dem Marxismus in Begegnung bringt? Was ist das für ein Marxismus? Ja, es ist eigentlich schon der ganze Marxismus, aber noch auf der politischen Ebene. Also nehmen wir jetzt mal das Kommunistische Manifest. Da steht ja nun ziemlich viel schon drin, ist ja nicht wenig. Alle Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. Die Spaltung der Gesellschaft in Bourgeoisie und Proletariat. Dann die revolutionäre Rolle der Bourgeoisie, der Weltmarkt, die Globalisierung. Das ist alles schon drin und das hat auch der Liebknecht alles schon im Kasten. Und dann auch am Schluss des Kommunistischen Manifests, was ist das nächste Ziel des Proletariats? Die Eroberung der Demokratie. Dahinter stand der Gedanke, wenn die Demokratie, das bedeutet allgemeines Wahlrecht, und das ist dann die Vorstellung, hast du allgemeines Wahlrecht und hast zugleich Garantie individueller Freiheiten, also Grundrechte, und dann ist ein gewaltfreier Übergang zum Sozialismus möglich, denn wenn die Leute wählen dürfen und wenn sie Vereinigungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit haben, und wir haben eine große Versammlungsbewegung, die bei Marx auch im Hinterkopf ist, als er das schreibt, das sind die Chartisten in England, eine große Massenbewegung, dann würden die Produktionsmittel natürlich in die Hände der Gesellschaft übergehen. Also das hat Liebknecht alles drauf. Und mehr wusste da Marx auch noch nicht. Dann arbeitet die ganze Zeit Marx natürlich am Kapital. 1867 kommt dann der erste Band. Da wird der Mehrwert entdeckt. Im Kommunistischen Manifest ist der Mehrwert noch nicht entdeckt. Den entdeckt er erst da, nicht? Und dann gibt es das zweite und der zweite Band, der schon von Marx schon gar nicht veröffentlicht ist. Der Marx schon tot. Das hat ja der Engels rausgegeben und dann auch später der dritte Band auch von Engels. Wie steht der Liebknecht dazu? Der Liebknecht hat den ersten Band des Kapital sofort gelesen und propagiert. Der Marx hat es ihm nicht geglaubt. Ach, Wilhelmchen, der hat doch gar keine Zeit dafür. Stimmt nicht. Er hat propagiert und der Liebknecht hat ganz, ganz viel getan. Er hat studiert, aber in seine operative Politik ist das nicht eingegangen. Wobei man sich mal fragen muss, die Mehrwertanalyse, inwieweit ist die denn überhaupt in die operative Politik der Arbeiterbewegung eingegangen? Das hat für die Tagespolitik so eine große Rolle nicht gespielt. Natürlich kann man sagen, man kann Lohnforderungen begründen, indem man sagt, ja nun, wir wollen den Mehrwert möglichst klein halten und den Lohn möglichst hoch halten. Das ist richtig. Das kann aber ein rechter sozialdemokratischer Gewerkschaftsfunktionär eigentlich auch sagen, auch ohne, dass er den Mehrwert bemüht. Also operativ hat das so eine große Rolle nicht. Und der Liebknecht hat aber etwas getan. Er hat das Marx'sche Kapital sofort propagiert überall und hat auch den Marx immer wieder herausgefordert und aufgefordert, in seiner Presse zu schreiben und seine Theorie dazu zu erklären, als da plötzlich ein idealistischer und auch etwas stark antisemitischer Privatdozent in Berlin, Eugen Düring, Einfluss auf die Arbeiterbewegung gewinnt. Dann zieht sich und auch viele Funktionäre plötzlich ganz fasziniert sind von ihm. Das zieht sich Liebknecht sofort veranlasst, an dem Engels den Marx zu schreiben. Du musst unbedingt was dagegen schreiben. Unbedingt. Der Marx hat aber keine Zeit. Und dann muss der Engels das machen. Das heißt, so entsteht Herrn Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft. Der Anreger ist wieder mal Liebknecht gewesen. Er hat wirklich die Marx'sche Theorie propagiert mit seinen Gaben. Er ist vom Beruf Propagandist und Journalist. Und da tut er alles, was für das Marx'sche Werk, was man überhaupt tun kann. Die Berufung auf die ökonomische Theorie von Marx hat in der Sozialdemokratie keine großen operativen Folgen gehabt. Es gibt ja so ein Buch von Eugen Noske. Nee, wie heißt der Kerl? Gustav Noske. Von Gustav Noske, von Kiel bis Kapp. Da erklärt er voller Stolz, wie er die Novemberrevolution kaputt gemacht hat. Das hat ihm gut gefallen, nicht? Als Bluthund. Ja, das Wort Bluthund kommt der Schrift nicht vor, er hat es aber gesagt. Und er sagt da an einer Stelle, ja, dass er eigentlich der bessere Marxist ist. Denn da steht drin, von Karl Marx haben wir doch gelernt, es gibt Basis und Überbau. Das heißt, der Schlot muss rauchen, die Wirtschaft muss funktionieren und dann können wir auch Demokratie machen. Und das, so habe ich es gemacht. Ich habe dafür gesorgt, dass nicht gestreikt wird und revolutioniert wird, sondern dass die Fabriken wieder arbeiten. Da beruft sich Gustav Noske auf Karl Marx. Kann man nachlesen. Von Kiel bis Kapp. Also die Mehrwerttheorie und dann auch die hochkomplizierten, ganz wichtigen Dinge natürlich. Wie ist die Mehrwertlehre dann auch abzuhalten? Wie verhält sich Wert und Preis zum Beispiel? Ist das identisch oder nicht? Dann die drei Quellen des Mehrwerts oder die Verteilung des Mehrwerts, nämlich industrieller Profit, Grundrente und Kredit, der Zins. Das spielt in der praktischen Politik der Partei keine Rolle, sondern sie kämpfen für Lohnkämpfe mit den Gewerkschaften und kämpfen um politische Demokratie, um der Arbeiterbewegung Raum zu schaffen. Und das hat Engels gemacht, das hat Bebel gemacht, mehr haben sie nicht gemacht. Und wenn Marx und Engels in Deutschland gewesen wären, hätten sie auch nicht mehr gemacht. Als Marx gestorben ist, schrieb ihm der Bebel, ach, jetzt könntest du doch nach Deutschland kommen. Wir hätten auch einen Wahlkreis für dich. Engels, der hatte dann gar keinen Bock. Er sagte, Moment, ich muss jetzt noch den zweiten Band des Kapitals rausgeben, den dritten auch. Ich bin am liebsten in einem Land, wo es keine Arbeiterbewegung gibt, nämlich in England. Da hat man seine Ruhe. Ja. Dahinter steckte vielleicht noch was anderes. Denn stellen wir uns doch mal Friedrich Engels im Deutschen Reichstag vor. Der hätte dasselbe machen können, nur dasselbe machen können wie Bebel und Liebknecht auch, reden halt, Propaganda machen für Erweiterung der Demokratie, für das allgemeine Wahlrecht auch in den Landtag. In den Landtag gab es nämlich noch kein allgemeines Wahlrecht, weil da die Steuergesetze gemacht wurden. Also politisch hat Liebknecht das gemacht, was Marx und Engels auch gemacht hätten, wenn sie im Deutschen Reich gelebt hätten. Ich denke, Engels hatte ja auch zwei, wenn man fast so weit gehen kann, Stellvertreter auch in Deutschland sitzen, den Eduard Bernstein und halt eben den Kautsky. Die waren ja, ich habe mal gelesen, sozusagen in der Lehre bei Engels. Und dem Bernstein später natürlich eher bekannt dann geworden als der Revisionist, als Gegner von Luxemburg, aber ursprünglich mal aus der Schule von Engels. Ja, der war so eine Art Privatsekretär von Engels und der hat alles gemacht, was der Engels von ihm wollte. Auch, es gibt auch Schriften, die unter dem Namen von Bernstein erschienen sind, die der Engels geschrieben hat. Also der Engels war die Faust und der Bernstein war der Handschuh. Und der Engels war ein ganz schlechter Menschenkenner. Also ganz, ganz schlechter Menschenkenner. Auf seinen Bernstein ließ er gar nichts kommen, auch im privaten Umkreis. Er wollte Harmonie im Umfeld. Da war die Tochter von Marx, die Eleanor Marx. Die ist einem Windhund da anheimgefallen, also Eveling, der sie betrogen und belogen und hat und Bigamist und alles, was man einem Mann nachsagen kann und ein ganz übler Wicht. Aber der Engels ließ auf den nichts kommen, der merkte das gar nicht. Er war stark kurzsichtig, der sah nur, was er sehen wollte. Also der Liebknecht, ja, das Wilhelmchen, das ist nichts, nicht? Und dann auch der Bebel und auch der und Kautsky, ja. Lange Zeit hat sich der Engels auf Kautsky gestützt. Kautsky durfte dann erhebliche Teile des Erfurter Programms schreiben. Das persönliche Verhältnis war dann ein bisschen getrübt, weil Kautsky sich von seiner Frau getrennt hat. Und da wurde plötzlich der Engels mal ganz konventionell und seine geschiedene Frau wurde dann die Haushälterin bei ihm. Dann plötzlich ging er auf Distanz zu dem. Und das Mensch ist auch kräftig. Aber ja, und Bernstein, das ist wirklich auch ein Rätsel, ein hochintelligenter Mann, auch ein persönlich anständiger Kerl, eigentlich ein sehr sympathisch, nichts gegen ihn zu sagen. Ja, was will man sagen? Engels stirbt 1895 und 1896 setzt sich nun der Bernstein hin und sagt, ja, da ist ja vieles falsch, nicht? Und er macht eine Artikelserie, wo er alle viele Grundsätze des Marxismus entkräftet. Und zwar aus einem ganz pragmatischen Grund, aus dem Grund, den ich vorhin aufgeführt habe, weil er sagt, operativ ist das völlig unbedeutend. Mehrwert oder nicht, Hauptsache die Löhne stimmen. Ne? Dann Basisüberbau, na ja Gott, aber ja, was hat denn das praktisch zu bedeuten? Dialektik verstehe ich nicht. Und Stück für Stück demontiert er nun den Engels, in sehr harten Worten, die Genossen in Deutschland, die werden ganz wuschig. Und sagen, jetzt soll er das doch endlich mal im Zusammenhang darlegen. Da schreibt er ein ganzes Buch. Über die Aufgaben der Sozialdemokratie und den Marxismus 1899. Also ein menschliches Rätsel eigentlich. Kaum ist der Engels tot, revidiert er die ganze Sache. Aber dahinter steckt natürlich das Dilemma des damaligen Marxismus, vielleicht bis heute, dass man sagt, man hat eine gute Welterklärung, aber die operative Umsetzung in der tagtäglichen Politik spielt eine geringe Rolle. Das hat nichts mit, hat natürlich kann man sagen, es ist Opportunismus und Korruption, aber das sind alles so moralische Begriffe, das würde ich nicht gebrauchen. Was ist die operative Bedeutung der Marxischen Analyse? Und das sagte Bernstein, die ist gering. Oder gar nicht. Und er geht dann allerdings einen Schritt weiter. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es so eine ehrliche Haut war. Er sagt, dann stimmt halt an der Theorie auch etwas nicht. So. Ja, diese Gefahr hätte nun, also da war nun der Liebknecht treu, nicht? Als der Revisionismusstreit ausbricht, dann sofort verteidigt der Marx und Engels. Gegen den Ziehsohn von Engels, gegen Kautsky. Vielleicht eine letzte, bevor wir zu Krieg und Frieden übergehen, als nächster großer schwerer Themenblock, habe ich nur noch eine letzte Nachfrage und zwar zum Beispiel Lohnpreis-Profit ist irgendwann dann doch geschrieben, das Gotha-Programm, beziehungsweise auch Marx' Kritik am Gotha-Programm. Da möchte ich noch auf einen Punkt, was jetzt aber auch ein inhaltliches Problem war mit dem, was die Lassalianer da mit reingetragen haben in dieses Programm, also ja, was vom ADAV dann kam. Und da ist ein Begriff, den ich gerne mit Inhalt, nämlich dieses eher eine Lohngesetz. Ja. Also der Begriff des Lohns generell ist ja ein Problem für den Marxismus, dass es nie erstrebenswert ist, und da sind wir auch bei Lohnpreis und Profit. Ja. Einen gerechten Lohn ist quasi mit Marxismus nicht vereinbar. Ja. Und das ist ja auch Teil der Kritik vom Gotha-Programm. Ja. Und vielleicht dazu nochmal kurz. Naja, es gibt ja ein Stück bürgerliche Theorie. Auch Thomas Malthus, ein englischsprachiger Ökonom, der hat ein Bevölkerungsgesetz entwickelt. Er sagt, der Lohn kann nie über eine bestimmte Grenze steigen, denn wenn also so viele Arbeiter da sind und wenig Arbeit da ist, dann müssen sie sich den Lohn teilen. Und das ist ganz, das geht ganz harmonisch eigentlich, sagt er, naja, einige, die kriegen nicht genügend Lohn, dann sterben sie halt und dann geht die Bevölkerungszahl wieder zurück und die Arbeiter, und dann steigen auch die Löhne wieder. Und dann tritt dafür Geburtenbeschränkungen ein und solche Dinge. Das heißt, es gibt sozusagen eine physische Grenze oder eine physiologische Grenze des Lohns. Das ist so die Theorie von Malthus. Und da geht nun das, und das übernimmt, ohne ihn zu zitieren, und vielleicht auch, ist er auch nur in Fleisch und Blut übergegangen, ohne es gelesen zu haben, dann Lassalle mit seinem ehernen Lohngesetz. Eigentlich dasselbe, nicht? Er sagte, ja, natürlich, er ist gegen Gewerkschaften zum Beispiel. Er sagt, Gewerkschaften können höhere Löhne erstreiten. Was bedeutet das? Die Arbeit wird zu teuer, also wird Arbeit erübrigt, also sinken die Löhne wieder. Der Lohn geht nie über ein Existenzminimum raus. Das setzt Marx an, und Marx setzt an eigentlich jetzt erst nicht, also und im Gotha-Programm sagt, das stimmt nicht. Kann man sagen, naja, das stimmt wohl nicht, weil es nicht von mir ist, sondern von Lassalle. Aber so schäbig war nicht. Nee, eine Entkräftung dieses ehernen Lohngesetzes findet sich schon bei Adam Smith, einem der Begründer der bürgerlichen politischen Ökonomie. Er sagt, ja, das ist keine physiologische Größe. Es gibt ein Existenzminimum, aber wonach bestimmt sich das Existenzminimum? Zum Beispiel, wenn in einer gewissen Zeit die Arbeiter erreicht haben, dass sie sich Lederschuhe leisten können, dann sind die Lederschuhe das Existenzminimum. Und wenn sie keine Lederschuhe mehr haben, dann werden doch die Lederschuhe das Existenzminimum sein, und sie werden darum kämpfen, dass sie die Lederschuhe behalten können und nicht mehr barfuß sind. Und das münzt Marx um, indem er sagt, das Existenzminimum ist kein physiologische Größe, also ein Liter Wasser und ein Pfund Brot am Tag, sondern ein historisch-moralisches Moment. Historisch, also das weiß doch jeder, dass die Reallöhne, die tatsächlichen Löhne, was man sich heute vom Lohn kaufen kann im Jahr 2024, dass das natürlich mehr ist als im Jahr 1844. Existenzminimum ist das historisch-moralische Moment. Und das ist eben nicht Ehren. Und das ist dann, das hält er dem Lassalle entgegen. Dahinter steckt natürlich auch wieder die ganze marxische Theorie, nämlich es geht um die Nachfrage. Die bestimmende Größe ist nicht die Bevölkerungsmenge und das die Angebotsmenge an Arbeit, sondern die Akkumulation von Kapital. Und da könnte man nun, wenn man viel Zeit hätte, den ersten Band des Kapitals nehmen und den allerersten Satz. Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise stattfindet, erscheinen als eine ungeheure Warenmasse. Wir beginnen unsere Analyse mit der einzelnen Ware. Und dann zeigt er, wie der Mehrwert entwickelt wird. Dazu entsteht Wachstum. Da entstehen immer mehr Waren, dann wird immer mehr investiert. Und je mehr Kapital entsteht, desto stärker ist die Nachfrage nach Arbeit. Und die starke Nachfrage nach Arbeit führt dazu, dass die Löhne steigen. Dann kommen die Krisen und senken sie wieder. Er geht also von seiner Akkumulationstheorie aus und nicht von der Bevölkerungstheorie. Das ist der Unterschied zwischen Marx und Lassalle. Und da ist eben nicht Eifersucht von Marx auf den Lassalle, sondern sagt, er meint, er hat im Hinterkopf und er weiß, der Lassalle hat keine Ahnung von Akkumulation des Kapitals. Und die Akkumulation des Kapitals ist eigentlich das Allerwichtigste, das entscheidet, das kann man in die Gegenwart springen, einmal die Nachfrage nach Arbeitskräften, ja oder nein. Und Akkumulation des Kapitals kann zu Überakkumulation führen. Da haben wir die ungeheure Warenmasse, die muss dann verkauft werden und da brauchen wir Marketing und alles Mögliche. Von der Akkumulation, Überakkumulation des Kapitals kann man eigentlich alles erklären. bis zur Kriegsgefahr. Und da steckt natürlich eine ganze Gedankenwelt dahinter. Und jetzt hat nun also der LaSalle auch 2-3 Jahre an diesen Dingen gearbeitet, dann hat er sich totschießen lassen. Also das ist natürlich ein großer Unterschied. Ne? Ja, der Grund für das Duell wäre natürlich auch noch spannend zu erfahren vom LaSalle. Ne? Ja, das. Ein bisschen Gossip. Ich kenne es nicht. Naja, eine Liebesgeschichte, ne? Das war zu erahnen, ne? Ja, das war nun, der war nun auch ein bestimmtes Verhältnis zu Frauen gehabt und eine Verlobte, Helene von Dönniges, die hat sich mit ihm eingelassen und dann ihr Verlobter hat ihn zum Duell gefordert und hat ihn dann totgeschossen. Und da gibt es auch wieder die ganze Doppelbödigkeit von Marx, also dann hat er ja nun die Geliebte von, also die offizielle Geliebte von LaSalle, der Gräfin Herzfeld, schrieb, er starb jung im Kampfe einer Heil. Und an den Engel schrieb er, das konnte auch nur dem passieren. Und an die Frau Gräfin schrieb er dann, hochverehrte Frau Gräfin und so. Und an den Engel schrieb er, das alte Saumensch. Sehr schön. Okay, kommen wir zu Krieg und Frieden. Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass der Bebel und der Liebknecht, das waren Kriegsgegner, die haben Kriegskredite abgelehnt. Und ich würde sagen, der preußische Militarismus, den könnte man als Hauptfeind auch vom Wilhelm Liebknecht vielleicht bezeichnen. Er hat ja aber damals noch keinen Imperialismusbegriff nach Luxemburg oder Lenin, ne, zur Verfügung. Hat er nicht. Wie hat er das denn analysiert? Also wie hat er die Kriege seiner Zeit analysiert? Also er hat sich mit Krieg und Frieden in der Praxis auseinandergesetzt. Er war kein Pazifist, sonst hätte er nicht im Bürgerkrieg kämpfen können. Er war ein Freischärler, ein Partisan, nicht? Also so viel mal. Und dann sitzt er im Reichstag und dann haben wir folgende Situation, die aktiv interessant sein kann, nicht? Es geht um die deutsche Einheit. Er war übrigens ein nationaler Mann. Er hat Preußen als das Gegensatz von Deutschland verstanden. Er war Großdeutsch. Österreich, Preußen und die Mittelstaaten. Das ist das Kampffeld der demokratischen Bewegung und auch der Arbeiterbewegung. Dagegen stehen die Fürsten, 36 Fürsten. Darunter zwei ganz große, nämlich die Habsburger und die Preußen. Und die führen einen dynastischen Krieg. Und der dynastische Krieg wird geführt. Wer führt? Und die Bourgeoisie braucht die deutsche Einheit. Bourgeoisie braucht die deutsche Einheit, sie braucht einen einheitlichen Markt. Das ist ja, gucken wir uns mal unser Hessen an. Da fährt also, sagen wir, eine Ware wird transportiert aus dem Kurfürstentum Kassel, kommt dann hier in der Gegend nach Gießen, dann ist da schon das Großherzogtum Hessen-Darmstadt, also muss verzollt werden. Falls sie auch noch über die Freie Reichsstadt Frankfurt fahren, muss wieder verzollt werden. Also kann die Bourgeoisie das. Schränkt er den Mehrwert ein, nicht? Also die Bourgeoisie braucht einen einheitlichen Markt. Da waren sie sich einig. Und nun ist die Frage, und da waren auch die Dynasten einig, denn Bourgeoisie, die prosperiert, ist ihnen auch recht, dann kann man Steuern ziehen. Also ein gemeinsames Interesse. Unter wessen Führung soll das gemacht werden? Und da sagt Liebknecht, nicht unter der Führung einer Dynastie. Die muss gleich mit weg. Wir brauchen eine deutsche Republik. Eine deutsche Republik, einschließlich Österreich, einschließlich Preußen, einschließlich Kurhessen, einschließlich Freie Reichsstadt. Der kämpft für die deutsche Einheit, demokratische Einheit. Engels und Marx auch. Bismarck macht sich das zu eigen und schießt die deutsche Einheit herbei, indem er Österreich 1866 aus Deutschland rausschießt. Da gibt es dann schon den Norddeutschen Reichstag und da sitzen Bebel und Liebknecht drin. Bourgeoisie will mehr. Bourgeoisie will ein gesamtes bürgerliches Deutschland. Österreich ist ja nun draußen, aber da haben wir noch Bayern und da haben wir noch Sachsen und na, Sachsen haben wir schon auch. Ja doch, Sachsen haben wir auch, die kommen dann in den Norddeutschen Bund und dann sind aber noch die Bayern und dann sind die Württemberger und dann sind die Badenser. Und jetzt müssen die auch noch rein, nicht? Wie kriegen wir die rein? Die wollen nicht. Die Fürsten wollen schon mal gar nicht. Und im Süddeutschland ist man auch sehr, Württemberg, Baden, die wollen mit den Preußen eigentlich gar nicht. Und da braucht Bismarck einen Anlass. Und da zieht er die nationale Karte. Und jetzt kommt eine interessante Sache. Er provoziert Bonaparte zum Angriff. haben wir die berühmte Emser Depesche. Also das ist so eine dynastische Kiste, irgend so ein preußischer, so ein Hohenzollernprinz soll König werden davon von Spanien. Der Frankreich ist empört, weil er ist ja Frankreich von Deutschland umzingelt und dann soll der Preuße verzichten. Und der Bismarck, dem gefällt das auch nicht, der sagt, na, verzichten wir halt. Aber jetzt ist jetzt ist inzwischen die Grundlage von Bonaparte auch schwächelt. Die französische Bourgeoisie, die französische Arbeiterklasse will den Kerl auch nicht mehr haben. Er braucht einen äußeren Erfolg und er braucht eine Demütigung Preußens. Und jetzt schickt er, jetzt macht nun gerade Wilhelm, der König Wilhelm, macht gerade eine Kur in Bad Ems und da schickt er seinen Gesandten Benedetti dorthin. Und der will soll von dem König die Zusage erwirken, dass er niemals ein Preuße auf einen spanischen Thron kommt. Da sagt der Wilhelm, ja, so machen wir doch. Da ist nun der Bismarck enttäuscht, weil er sagt, das kann ich nicht gebrauchen. Ich brauche einen Konflikt mit Frankreich, sonst kriege ich ja nie die Preußen. Und der Gesandte schickt ihn der preußische Bevollmächtigte schickt von Ems aus ein Telegramm, eine Depesche nach zum Bismarck, sagt, ja, der hat einen Schwanz eingezogen, der Napoleon, sagt, Bismarck gefällt mir überhaupt nicht. Und er redigiert diese Depesche. Er schreibt was ganz anderes rein. Nämlich, der wäre unverschämt geworden, dieser Benedetti, und da habe der König ihm ausrichten lassen, dass er ihm nichts weiter zu sagen haben. Also er macht eine Beleidigung rein. Und das wird auch, veröffentlicht er auch sofort. Also dieses laue Gespräch macht das so eine. Und er sagt, ja, ich habe aus einer Schamade eine Fanfare gemacht. Und die französische Presse geht auch richtig hoch und Napoleon freut sich, denn er braucht einen außenpolitischen Erfolg. Und es kommt nun zu einer Mobilmachung der französischen Armee, zur Kriegserklärung. Und Bismarck sagt, so, jetzt haben wir es. Ja, und dann kommt es zum Krieg und ganz schnell verliert Frankreich und jetzt große nationale Begeisterung, alle Glocken klingen nach Sedan und jetzt die Württemberger, die Badener und die Bayern einigen sich auf das Deutsche Reich. So, wie verhalten sich nun die Abgeordneten? Zwei Abgeordnete der Sozialdemokratischen Partei, daneben noch die Lassalianer, Bebel und Liebknecht. Liebknecht als Antipreuße sagt zu dem Bebel, naja klar, Kriegskredite, brauchen wir jetzt Kriegskredite. Bismarck braucht Kriegskredite, muss finanziert werden. Liebknecht sagt, nein sagen, ist doch klar. Dann sagt der Liebknecht, Bebel sagt, pass mal auf, wenn wir jetzt die Kriegskredite ablehnen, dann begünstigen wir den Bonaparte. Das ist ja ein Angriffskrieg Frankreichs. Und das können wir nicht machen. Wir können nicht... Aber wir können natürlich auch nicht den Preußen die Kriegskredite bewilligen und sagt, wir müssen uns enthalten. Liebknecht knirscht mit den Zähnen, enthalten sich. Jetzt nach kurzer Zeit findet die Schlacht von Sedan statt und Napoleon wird gefangen, kommt nach Hessen da in Gefangenschaft auf Wilhelmshöhe und in Frankreich wird das Kaiserreich gestürzt und Frankreich wird parlamentarische Republik. Liebknecht begeistert, also mit Tränen in den Augen stürzt er in die Drechslerwerkstatt von Bebel und sagt, ja, mein Frankreich, jetzt Demokratie und toll und ja, aber sagt, und jetzt, und da waren Bebel und Liebknecht sagen, jetzt ist die Sache, der Käse gegessen, der Kaiser ist weg, der Angreifer ist weg, der Aggressor, und jetzt wird Frieden gemacht natürlich mit der Republik. Das wollte Bismarck aber gar nicht, sondern seine Generäle auch nicht. Es ging ja um die Bedingungen, Annexionen und solche Dinge. Und das Deutsche Reich führt den Krieg weiter. Führt den Krieg weiter und braucht wieder Kriegskredite. Und die Abstimmung über die Kriegskredite, und da sagen dann Bebel und die stimmen gegen die Kriegskredite, weil sie sagen, das ist jetzt, das war vorher formell ein Verteidigungskrieg. Aber angegriffen wurde ja auch dieser gottverdammtes Preußentum. Also können wir denen auch keine Kriegskredite bewilligen. Aber jetzt ist es ein Annexionskrieg, ein Angriffskrieg. Und sie stimmen dann gegen die Kriegskredite. Und da schlägt der Staat sofort zu. Der Vorstand der Sozialdemokratie wird inhaftiert und die Bebel und Liebknecht kriegen ihren Hochverratsprozess. Also eine sehr flexible Haltung. Man hätte vielleicht eine Analogie zur gegenwärtigen Situation. Also dann nehmen wir Bismarck wäre die NATO und Putin wäre Napoleon der Dritte. Das wäre sozusagen wär eine Analogie. Nicht? Jeder kriegt, was er haben will. Nicht? Der eine kriegt einen Vorwand anzugreifen, die anderen sagen, das kann man ganz gut gebrauchen. Dafür müssen wir jetzt den Genossen Pistorius mal rufen, dass er uns auch ein bisschen hilft. Also da hat nun also das war seine Haltung dann dazu. Dann hat er, ja, er hat also sehr flexible und zugleich prinzipienfeste Haltung, wobei der Liebknecht, der Heißborn, vor allem der prinzipienfeste war und der Bebel halt der flexible. Die letzte Rede, die Liebknecht gehalten hat, hat dann doch was mit dem Imperialismus zu tun, den er aber dann nicht so nennt. Das war 1900. Da bereitet sich ja eine Situation vor, da sind wir schon bei der Aktualisierung, es bereitet sich der Weltkrieg vor. Es entsteht Konkurrenz der europäischen Großmächte, Frankreich, Russland, Deutschland, Großbritannien. Es ist eine plurale Weltordnung, wie es zurzeit auch so wunderbar gewünscht wird, nicht unipolar, sondern plurale Weltordnung. Und diese plurale Weltordnung trägt den Krieg in sich. Vor Überakkumulation des Kapitals, wohin? Am besten in die Rüstung. Zweitens Imperialismus, der dann noch nicht so heißt, Einflusssphären, Kapitalexport, Warenexport, eine aufgeladene Situation. Noch nicht analysiert, dauert noch 10 Jahre, bis dann Rosa Luxemburg und Lenin auch noch nicht, Rosa Luxemburg sich der Sache annimmt, aber wir befinden uns im Jahre 1900 und so wie wir heute alle möglichen Brandherde haben, wo man merkt, das sind also die plurale Ordnung, ja, alle freuen sich, dass die US-amerikanische Alleinherrschaft zu Ende geht. Jetzt haben wir wieder die plurale Ordnung, wunderbar, Frieden, ja, das heißt, was heißt das, nicht? Und das breitet sich vor. 1901 oder 2 gibt es den englischen Liberalen Hobson, der schreibt ein Buch. Das Buch heißt Imperialismus. Er sagt, das ist Imperialismus. Und Lenin stützt sich in seinem Imperialismusschrift von 1917 auf den Hobson. Und da entsteht dann, und also was da der Liberale herausgearbeitet hat, das können dann Luxemburg und Lenin auf eine ökonomisch-marxistische Grundlage stellen. Das ist 1901. Aber 1900 haben wir schon überall, wir haben Balkankriege, kommen dann, wir haben dann Auseinandersetzungen in Nordafrika. Dann haben wir den Burenkrieg, die Engländer gegen die Buren, Weltpolitik. Und jetzt spürt nun der Journalist Liebknecht, da braut sich was zusammen. Man kann sagen, er hat was läuten hören, er wusste aber noch nicht, wo die Glocken hängen. Naja, gut, so ging es allen damals, nicht? Und da hält er eine Rede über Weltpolitik. Und Weltpolitik ist dann in der deutschen Publizistik der nächsten Zeit dann das deutsche Wort für Imperialismus gewesen. Also er, ohne das auf den Begriff bringen zu können, er ist kein Theoretiker, aber ist einer mit einer unheimlich tollen Nase, der spürt, da braucht sich was. Und das ist eine große, das ist eine erste, ja, und in demselben Jahr, und das ist sogar der Hauptinhalt dieser Rede, multilaterale Weltordnung, man könnte statt Rivalität, könnte man sich ja auch eine multilaterale Weltordnung vorstellen. Ja, es gibt eine multilaterale Weltordnung in der Zeit, nämlich die Mächte, die europäischen Mächte, die sich schon in den Haaren liegen, die implizit schon ihren Ersten Weltkrieg vorbereiten, haben aber einen, gegen den sie einig sind. Das ist das chinesische Kaiserreich. Chinesische Kaiserreich. Da wird ja ein deutscher Gesandter wird irgendwie von einem chinesischen Nationalisten erschossen und da wird eine Weltarmee aufgestellt, eine Expedition gegen den sogenannten Boxeraufstand. Und da sind sie schön alle beisammen, USA und Großbritannien und die Deutschen. Ich glaube, der Oberbefehlshaber ist sogar ein Deutscher, Graf Waldersee. Und da ist nun Die Wertegemeinschaft marschiert dann in China ein und macht da ein Massaker. Und der Kaiser Wilhelm sagt, ja, also feste drauf. Und das ist die letzte, und dagegen redet Liebknecht. Er sagt, hochgefährliche Angelegenheit. Das heißt, dieser Mann, der kein großer Theoretiker war, war eine ungeheure Sensibilität für was sich zusammenbraut. Und das ist die letzte große Rede gewesen. Kurz darauf stirbt er und dann wird er nochmal eingeladen, er soll noch eine Rede halten, sagt er, oh, mir geht's nicht gut. Ich schicke meinen Sohn Karl Liebknecht und der hält dieselbe, eine ähnliche Rede dann nochmal. So viel zu Krieg und Frieden. Ja, wäre sicherlich auch interessant in dem Kontext nochmal über den Begriff militärindustrieller Komplex aus dieser Zeit, wie den Begriff gab es ja da auch noch nicht, aber auch das bahnt sich an, das wird jetzt aber, denke ich, unseren zeitlichen Rahmen so ein bisschen sprengen. Ja, wir wissen auch, überstrapaziert sie ja nicht, er ist ja kein Prophet gewesen, nicht? Nee, genau. Jetzt wiederum, wo wir gerade eben waren, bei dem Jahr 1871, das Deutsche Kaiserreich entsteht, parallel entsteht aber auch was in Paris, nämlich die Pariser Kommune. Ja. Und das ist ein wichtiger Ausgangspunkt, den man, oder auch Marx und Engels in ihrer Analyse, als ersten Anlauf von einem Realsozialismus, ein kleiner Staat, und der sich sozialistisch versucht zu organisieren. Wie war es denn jetzt beim Wilhelm Liebknecht? Welche Idee von Realsozialismus hat denn Wilhelm Liebknecht diskutiert? Wollte er eigentlich nicht eine Form von Produktionsgenossenschaften? Wie verhielt er sich zu Leistungs- und Bedürfnisprinzipien? Produktionseigentumsverhältnisse, all diese Fragen, die ja in unserer Vorstellung von dem Sozialismusbegriff existieren, hat Wilhelm Liebknecht ja auch vor allem als Parlamentarier direkt beantworten müssen. Marx und Engels konnten sich immer ein bisschen raushalten, die haben gesagt, wir machen Theorie und mussten vielleicht nicht den Realsozialismus vollständig ausdefinieren, haben sie auch nicht gemacht, nur partiell. Wilhelm Liebknecht war aber realer Politiker, war Parlamentarier, war Abgeordneter. Und er erzählt den Leuten was von Sozialismus. Also muss er auch ein bisschen näher den Realsozialismus in Begriffe fassen, um ihn zu vermitteln. Wie hat er das gemacht? Muss er nicht. Weil ja nun der Marxismus ja nicht utopischer Sozialismus war. Marx und Engels haben sich immer geweigert, die Zukunft auszumalen. Immer. Was bei den Kommunen, Pariser Kommune, ist interessant. Da muss man sagen, Marx und Engels haben ja die Pariser Kommune auch ein bisschen gekapert für eine eigene Theorie. Denn das waren ja keine Marxisten, die Kommune gemacht haben. Nicht? Da waren die Proudhonisten, Anhänger von Proudhon, Genossenschaftsleute. Dann Bakunin, die hielten alle nichts vom Staat. Nicht? Und alle wollten, und als die Kommune, und alle sagen, unsere Kommune. Ne? Und die Marxisten haben nicht so eine große Rolle gespielt. Und da schreibt Marx seine Schrift Der Bürgerkrieg in Frankreich. Jetzt muss man ganz hämisch zu sagen, es ist aber meine Kommune. Denn ich habe Gegner in der Arbeiterbewegung, in der ersten Internationale, das ist Bakunin, der sagt, Staat muss weg, Staat muss putt. Und zwar von ersten Moment an. Die Proudhonisten sowieso, das interessiert uns doch gar nicht, sagen wir im Staat, Hauptsache wir haben unsere Genossenschaften. Und da sagt Marx, nein, das war ein Staat. Aber ein absterbender Staat. Und dann macht er so eine Theorie, was ist das? Man braucht den Staat, um die alte Ordnung abzuschaffen. Und das nenne ich Diktatur des Proletariats. Und dieser Staat stirbt dann ab. Und das hat dann Lenin aufgegriffen in seiner Schrift Staat und Revolution. Das hat er aber gemacht im Fraktionskampf innerhalb der Arbeiterbewegung. Mehr nicht. Im Deutschen Reichstag haben wir es anders. Da ist ja nun die Kommune, die wurde ja nun verteufelt. Vergewaltigung haben sie wohl nicht gerade vorgeworfen, hätte gerade noch gefehlt. Mord und Totschlag und es wären lauter Prostituierte und Zuhälter gewesen, wurde richtig in den Dreck gezogen. Da war gerade mal Liebknecht nicht im Reichstag, hat gerade mal eine Wahl verloren. Da tritt August Bebel auf und hält eine der größten Reden, die je im Reichstag gehalten worden sind, nämlich zur Verteidigung der Kommune. Also toll, also sollte eigentlich in jedem Schulbuch stehen, aber natürlich nicht in der Bundesrepublik, sondern später mal im Sozialismus. Mag Paris auch heute unterdrückt sein, so wird der Tag kommen, wo der Kampfruf des Pariser Proletariats Friede den Hütten und Krieg den Palästen, der Kampfruf des ganzen europäischen Proletariats. Da muss also einigen Leuten wirklich eine Gänsehaut gekommen sein. Und auch die Presse empörte sich, ein Mordbrenner und so. Und da gibt, aber es gibt auch so einen Feuilleton aus der Zeit, sagt so, ach, er hat kürzlich gerade mal ein Treffen, so abends über Bier trinken und Kaffee mal den Bebel getroffen. Ein ganz freundlicher junger Mann, er raucht noch nicht mal und also deshalb er fasst auch kein Streichholz an. Aber er war ein Riesen, aber das war was für den Liebknecht. Sein Auftreten im Leipziger Hochverratsprozess war dann die Rede von dem Bebel im Reichstagsvorsitz, und das war ungeheuer populär, und das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, was diese beiden Männer auch für einfache Leute bedeutet haben. Der Liebknecht, der Bebel in seinen Memoiren schildert er, als er mal eine Haft antreten musste und er zum Zug ging, umstieg, um dann zur Haftanstalt zu kommen, war noch frei, stellte sich, dann drehten plötzlich die Schaffner mit ihren Uniformen vor die Coupés und salutieren. Also das können wir uns heute eigentlich nicht mehr vorstellen. Also was die ökonomische Organisation des Sozialismus angeht, haben sie sich nicht geäußert. Marx und Engels ja auch nicht. Es gibt aber eine große Debatte im Reichstag 1892, 1893 über den Zukunftsstaat. Da haben nämlich die Liberalen, die haben dann gesagt, Eugen Richter sagten, da haben wir doch den Herrn Liebknecht und Herrn Bebel, die wollen ja den ganzen Staat in Zuchthauswahl verwandeln. Das ist ja furchtbar, da kann man nicht dafür sein. Und da ist es dann der Bebel, der eine große Rede hält über den Zukunftsstaat. Und das ist auch etwas, was ins Lesebuch muss. Das ist eigentlich unglaublich, wie hoch die parlamentarische Kultur damals war. Das ist eine Rede, die muss mindestens 1,5 Stunden gedauert haben. Da kommt dieser Bebel mit seinen 8 Jahren Grundschule, Volksschule. Ne? Und hält diesen versammelten Reichstag, diesen ganzen Itzenblitz und hält den eine Vorlesung. Hält den eine Vorlesung, wo die gesamten Grundlagen des Marxismus drin sind. Vom Mehrwert und alles. Und die hocken da und müssen sich das anhören. Und die Stenografen schreiben das auf. Es ist übrigens gerade im Dietz Verlag Berlin von Gisela Notz herausgegeben, ein Bändchen herausgekommen, August Bebel. Und da ist die Rede abgedruckt. Das ist eine ganz tolle Sache. Da erklärt er die ganze Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft und dass das Freiheit ist. Ja. Und Liebknecht hat da auch Stellung genommen, da ging es aber um die politische Ordnung. Ich habe schon noch nicht geredet. Liebknechts Rede habe ich noch nicht gelesen. Also das ist die Produktionsverhältnisse, das hat die auch nicht so sehr interessiert, weil sie sagten, wir müssen die Arbeiterbewegung stark machen. Und der Bebel erklärt dem Reichstag, sie können ja machen, was sie wollen. Das Kapital, das konzentriert sich und zentralisiert sich und am Ende stehen da lauter Proletarier und sie, naja, so die paar Leutchen, die paar Männchen, das ist ja wohl so, dann haben sie wohl nicht mehr viel. Und dann werden wohl die Produktionsmittel, die sie als Bürgerliche bisher hatten, wohl in die Hände der Arbeiter übergehen. Das ist halt so. Keine Gewalt, das ist halt so, nicht? Mehr haben die nicht gesagt. Aber sie haben was gemacht. Denn es stellt sich ja die Frage, ja, was heißt denn das, dass die Produktionsmittel in die Hände der Arbeiter übergehen? Wie soll das aussehen? Gibt es so viel, da ist ein Arbeiter, dort ist ein Arbeiter, da ist ein Arbeiter, ja, und wie soll das sein? Ein Bourgeois schlägt den anderen tot, steht im Kapital. Oder ein Kapitalist expropriiert den anderen. Ja, dann ist offensichtlich das Kapital eigentümerlos. Ja, und wer soll das dann verwalten? Wer soll das machen? Wenn das so eine atomisierte Masse ist, da haben die Liberalen sogar recht, wenn sie sagen, es gibt keinen Chef mehr. Und keine Regierung mehr, das ist doch Chaos. Und wo Chaos ist, das wissen wir seit Thomas Hobbes, ist der Urzustand und Mord ein Totschlag. Ja, deshalb muss was passieren. Die Arbeiter müssen organisiert sein. Gewerkschaften, Sozialdemokratische Partei. Und die erobern den Staat. Der Staat übernimmt das für einen kurzen Moment. Und mehr sagen wir noch nicht. Das war wie die das machen, ist ihre Angelegenheit. Der Marx geht in der Schrift über die Kommune auch nicht weiter, was die Produktionsorganisation angeht. Er macht aber was anderes. Er sagt, jetzt müssen wir uns mal den Staat angucken. Gewaltenteilung kann es im Moment der Revolution ja nicht geben. Nehmen wir mal an, die Kommune, das ist ja die gesetzgebende Körperschaft, die beschließt die Enteignung der Produktionsmittel, dann rennen doch die Bourgeois gleich vor das Verfassungsgericht. Ja, dann Marx hätte, wenn er 1973 gelebt hätte, hätte gesagt, wie in Chile. Mhm. Wie in Chile. Also Aufhebung der Gewaltenteilung. Ein Moment lang, später muss man dann sehen. Dann brauchen wir ein imperatives Mandat. Die Gewählten dürfen, es muss plebiszitäre Demokratie sein. Das sagt er und allmählich stirbt das dann ab und er sagt, die Pariser Kommune war noch ein Staat. Das geht gegen Bakunin, der sofort den Staat abschaffen will. Der aber schon kein ganzer Staat mehr ist, weil er schon am Absterben ist. Er äußert sich also zur politischen Ordnung, nicht zur ökonomischen Ordnung. Wie steht nun der Liebknecht dazu? Diktatur des Proletariats, ja, also heute denken wir da an Gulag und Mauer, Stacheldraht. Bei Marx hat einen ganz unspezifischen Begriff von Diktatur gehabt. Er verstand darunter Herrschaft. Es gibt die Herrschaft der Bourgeoisie und Herrschaft des Proletariats und das nennen wir, ist dann Diktatur. Der Begriff stammt nicht von ihm, sondern eigentlich von Blanqui. Diktatur des Proletariats bei Marx ist umfassende Demokratie, denn wenn das Proletariat die Mehrheit hat, wenn Demokratie herrscht, dann wird natürlich das Proletariat sagen, so jetzt diktieren wir mal, dass die Produktionsmittel in unser Eigentum übergehen. Und das kann, dann wird die Bourgeoisie natürlich brüllen und sagen, es ist Diktat. Sagt er, ja, Diktat. Mehr ist das nicht. Und jetzt hat man ja nun später, Lenin fängt das an, so ein bisschen zuzuspitzen, aber noch nicht so arg. Aber dann später in der DDR hat man nun offensichtlich nahegelegt, dass die Deutsche Demokratische Republik die Diktatur des Proletariats sei. Das war es wohl ja auch nicht. Also da kann man sich den Liebknecht nicht für haftbar machen. Wie hat sich denn der Liebknecht vorgestellt, dass man da hinkommt zur Diktatur des Proletariats? Also hatte er irgendwie ein Revolutionskonzept? Ja, das mit Revolutionskonzept, das ist auch gespalten. Es gibt zwei Prozesse. Der eine Prozess steht im Kapital. Kapital ist Akkumulation, Überakkumulation, Verelendung, Reichtum oben, Verelendung unten, Zentralisation des Kapitals, sodass dann wie eine reife Frucht die Produktionsmittel in den Schoß des Proletariats fallen. Und das Proletariat sagt, Dankeschön, wir sind schon organisiert, nicht? Aber dieser ökonomische Prozess, den organisiert das Proletariat nicht, sondern das Kapital organisiert seinen eigenen Untergang. Und insofern ist Revolution für ihn nicht eine sozialistische Revolution, dass man sagt, wir sind hier jetzt im Kapitalismus und da drüben ist das Kapital. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir durch den Kapitalismus mit seinem Staatsapparat uns das, dass wir vielleicht die Mehrheit kriegen. Und jetzt haben wir vielleicht die Mehrheit, nehmen wir mal an die Mehrheit. Aber das Kapital ist noch gar nicht stark konzentriert. Da haben wir noch einen starken Mittelstand. Und dann ist also der ökonomische Zentralisationsprozess, das A und O ist der Enteignung, ist vielleicht noch nicht so weit. Also nehmen wir vor, das läuft so zwei Prozesse nebeneinander her. Das eine ist der Zentralisationsprozess und das zweite ist, nehmen wir mal an, das Kapital ist nicht zentralisiert und die Arbeiterklasse ist zentralisiert und hat schon 90% der Bevölkerung. Was denn dann? Da können die nicht sagen, haha, wir sind aber hier die Mehrheit und jetzt ist man raus mit dem Knaster. Und da würden die anderen sagen, ne, von wegen, wir haben noch die Armee, wir haben noch die Gefängnisse, wir haben die Polizei und das. Dann würden die sagen, ja, dann bewaffnen wir uns, ja. Dann würden die sagen, macht mal. Wir haben auch die Rüstungsindustrie. Der Liebknecht führt hier vielleicht noch seine alte Knarre, die in Marburg da mal mit sich, aber wir haben Atomwaffen und so, macht mal. Ne? Und dann, das heißt, der ökonomische Prozess muss reif sein, damit auch die Arbeiterbewegung etwas daraus machen kann. Das heißt, Revolution ist bei Liebknecht, Bebel auch, ist zunächst einmal politische Revolution, Herstellung der Demokratie, allgemeines Wahlrecht, allgemeine Freiheit, politische Revolution. Insofern ist er noch der Revolution von 1848. Die ökonomische Revolution machen nicht wir. Die ökonomische Revolution macht das Kapital selber. Und darüber schreibt er auch nicht. Schreibt der Marx ja auch nicht. Das Buch von Marx heißt Das Kapital und nicht Das Proletariat. Ist uns vielleicht schon mal aufgefallen. Ne? Okay. Wobei er wollte auch noch welche schreiben, die da heißen Der Staat, aber da kam er ja dann nicht mehr dazu. Der wollte so, ja, das ist, der, ja, der wollte wohl manches machen, ja, aber gut. Das, man fragt sich wohl auch, warum er eigentlich. Das, wenn er so genau gewusst hätte, hätte er sich besser konzentriert. Ja. Und wäre nicht dauernd da in der British Library rum und hätte da über Geologie und Chemie sich und Mathematik sich. Also wenn er gewusst hätte, wie es lang geht, dann hätte er nicht so viel geschrieben. Ja, Engels war ein bisschen schneller mit der Feder. Er konnte schneller schreiben. Ja, das ist so ähnlich wie Liebknecht zu Bebel. Bebel war ein großer, ja, Ausmalung des Zukunftsstaats. Und eine Ausmalung des Zukunftsstaats hat es ja nun der Bebel gemacht, mit seiner Schrift Die Frauen der Sozialismus. Das ist wirklich, das hat er gemacht. Entgegen dem Verbot sozusagen des Marxismus, der sagt, wir machen sowas nicht. Ich wundere mich immer, wie wenig die Frauen der Sozialismus gelesen wird. Und wenn man mit jungen Feministinnen redet, diesen Kummer muss noch loswerden, sagen die dann immer, ach, ich sage, hast du das gelesen? Bebel, Frauen des Sozialismus. Die sagen dann immer, ach, da ist man heute schon weiter. Na ja, gut, wenn man so schon weiter ist. Ich kann mich da gerade noch erinnern, ich glaube, es war bei der zweiten Internationale, bei dem Gründungskongress, also der sozialistischen, da war Clara Zetkin gerade im Exil in Paris. Ja, Exil nicht, ne? Sie war da. Sie war da natürlich, aber nicht im Exil, war nicht verbannt. Ah, dann hatte ich das noch falsch im Gedächtnis, ja. Also, aber als Delegierte dann aus Deutschland. Ja. Ich weiß, das ist eine interessante Frage. Die Frauen haben eine große Rolle gespielt bei diesem Kongress, auch als Dolmetscherinnen und so. Mhm. Haben die eigentlich auch Frauen als Delegierte gehabt? Ich meine, Clara Zetkin wäre deshalb da gewesen. Sie hat eine zentrale Rolle gespielt. Als Delegierte? Da müssen wir mal nach. Ja, ich hoffe doch. Das finden wir raus. Ja. Bevor wir uns vielleicht den komplexen Umfang von Wilhelm Liebknecht als Ganzes noch in die Aktualität rücken, gibt es noch ein Themenfeld, bei dem Wilhelm Liebknecht von Anfang an, auch schon anfänglich bei seinem Schweizer Exil, in das er gegangen ist 1849, als ja die Revolution gescheitert ist. Und zwar die Arbeiterbildungsvereine oder generell die Arbeiterbildung haben ja immer eine große Rolle gespielt für ihn. Also er hatte ja schon eine Idee davon. Man würde jetzt vielleicht heute sagen, das Klassenbewusstsein zu erwecken, also dass eine Klasse an sich, eine Klasse für sich wird. Ob er die Worte so gewählt hat, weiß ich nicht. Und ich will vielleicht gerade in dieser Frage des Stellenwerts, den Wilhelm Liebknecht der Bildungspolitik eingeräumt hat, erinnere ich mich an einen Vortrag von dir, Schosch, da hast du mal erzählt, es gab Zigarrendreher, das war eine furchtbar monotone Arbeit, muss das gewesen sein. Die müssen wohl 12 Stunden, ja, war ja vor dem 8-Stunden-Tag, die ganze Zeit Zigarren gedreht haben. Und dann kamen die überhaupt nicht zu ihrer politischen Bildung. Und dann haben die zusammengelegt, ein bisschen Geld, um einen zusätzlichen Tageslohn zu haben, damit sich irgendeiner dazusetzt und den aus der Zeitung vorliest. Ja, einer von denen, der vom Prinzip, ja, einer, die haben also von ihrem Lohn so viel abgezogen, dass sie einen bezahlen können, ja. Ist das Bildungskonzept, das sich Wilhelm Liebknecht da vorgestellt hat, dass die Arbeiter sich selber bilden? War das die Idee? Es blieb ihnen ja nichts anderes übrig. Die hatten ihre acht Jahre Volksschule. Ein Jahr zusammengelegt wird wahrscheinlich damit vergangen sein, dass der Lehrer sie übers Knie gelegt hat und durchgeprügelt hat. Also da war nicht viel. Auch wie stark die alphabetisiert waren, weiß man dann auch gar nicht. Und das wussten sie, und dann haben die anderen auch gesagt, ja, die ungebildeten Arbeiter. Ne? Mhm. Und da gibt's eine Rede von Wilhelm Liebknecht: Wissen ist Macht, Macht ist Wissen. Das ist eine Jubiläumsrede aus Anlass des 10-jährigen Bestehens eines Arbeiterbildungsvereins. Da knüpft er an, eigentlich, und das ist eigentlich was Aktuelles, an das bürgerliche Bildungsideal, Bacon, 16. Jahrhundert, der sagte, Wissen ist Macht. Da ist das ganze Selbstbewusstsein der Naturwissenschaften der damaligen Zeit. Die Menschen müssen die Welt verstehen und sie müssen auch technisch umsetzen. Wissen ist Macht. Und das wäre so der erste Teil des Gedankens, dass man sagt, ja, wenn wir jetzt unsere Lage verbessern wollen als Arbeiter, müssen wir mehr wissen. Und deshalb brauchen wir unsere Arbeiterbildungsvereine. Und Liebknecht geht einen Schritt weiter. So, Wissen ist Macht, ja. Wie kommt man denn zum Wissen? Wie kommt man denn zum Wissen? 8 Jahre Volksschule und dann gleich auf Arbeit. Wer hat denn das Wissen, das Macht schafft? Derjenige, der die ökonomischen und politischen Ressourcen hat. Nehmen wir uns nochmal das Bildungswesen im Wilhelminischen Reich oder der Zeit war, ja, da hat man die Volksschule, da lernen die lesen und schreiben genauso viel, dass sie nicht so viel Mist machen an der Maschine oder so. Und dann gibt es ja nur die höhere Schule, das Gymnasium. Beim Gymnasium muss Schulgeld bezahlt werden. Und da schicken nur Leute von Geld ihre Kinder hin. Und die erlernen dann, die erwerben sich zusätzliches Wissen, das die Volksschüler gar nicht haben können. Da bleibt auch in so einer bürgerlichen Familie wahrscheinlich kein Talent unentdeckt. Da ist einer vielleicht ein bisschen blöd, aber wäre vielleicht doch noch ein ganz guter Soldat. Also dann wird er, aber dann nicht Soldat, sondern wird Offizier. Dann ist er einjährig Freiwilliger, wenn er eine AB hat oder auch nur mittlere Reife. Dann braucht er nicht zum Militär, aber er meldet sich freiwillig. Denn dann wird er Reserveoffizier. Und dann ist er derjenige, der auch die Truppen befehligt gegen die Arbeiter. Oder er lernt, und der andere ist halt ein bisschen intelligenter, der lernt Mathematik, MINT. Es gibt auch vielleicht Arbeiterjungs, die da das könnten, aber die haben die Macht, die ökonomische Macht, der Zugang zu solcher Bildung. Also sagt Liebknecht, alle müssen die Macht haben, die Zugang zu Bildung verschafft. Wissen ist Macht, aber wie kommt man an die Macht? Man muss die Macht haben, um Bildung erwerben zu können. Und das heißt wieder Demokratie und Gleichheit der Bildungschancen. Das ist sehr schön, weil er kommt aus Hessen. Und Hessen ist das erste Bundesland gewesen nach 1945, das das Schulgeld für Gymnasien abgeschafft hat. Bildung ist eine abhängige Variable von ökonomischer Macht. Und natürlich auch und um die ökonomische Macht zu kriegen, brauchen wir das politische Macht. Und die politische Macht bedeutet dann allgemeines Wahlrecht plus umfassende Demokratisierung. Er war dann auch in der praktischen Arbeit der Bildung sehr tätig. Er hatte, ich habe es schon erwähnt, ein Fremdwörterlexikon gemacht. Er sagte, eine Schranke ist immer diese blöden Fremdwörter. Dann reden die alle so Fremdwörter und die Arbeiter können es nicht verstehen. Und deshalb ist manchmal schon ein bisschen putzig. In all seinen Schriften benutzt er Fremdwörter. Und dann macht er eine Klammer und übersetzt sie. Mhm. Also er schreibt, ja, das Parlament, Klammer auf, Volksvertretung, Klammer zu. Mhm. Da kommt natürlich auch der Bildungsbürger aus einer Professorenfamilie. Mhm. Ne? Also es ist wirklich immer jedes Fremdwort übersetzt er. Er sagt, ich weiß aber was, ich sag's euch auch gleich nicht. Der Bebel ist anders. Bebel in seinen Schriften benutzt auch Fremdwörter. Aber er benutzt die Fremdwörter, die man eben auch hat, wenn man 8 Jahre Volksschule hatte. Was er sich selbst erarbeitet hat, sagt, denkt sich der Bebel, das hat sich jeder andere eigentlich auch erarbeitet. Brauche ich meinen Klassengenossen nicht auch noch verklickern, was Parlament ist, das wissen sie schon. Das ist so ein bisschen ein Unterschied. Das Gefühl hatte ich manchmal beim Reinhard Kühnel lesen. Reinhard Kühnel, finde ich, hat auch immer sehr lange erstmal hergeleitet. Und dann haben wir gedacht, verdammt nochmal, was will der denn jetzt von mir? Aber dann hat er sich auch die Mühe gemacht, warum jedes Wort da seinen Platz hatte. Ja. Das habe ich manchmal beim Reinhard Opitz vermisst. Das ist natürlich die Tragödie, weil der Reinhard Opitz konnte das nicht und Reinhard Kühnel war nun Professor und hatte dann tollen Anhang der Studenten. Ja, klar. Also wir kommen dann schon zum Schluss von unserer Folge. Und zwar, warum sollen wir uns heute noch mit Wilhelm Liebknecht beschäftigen? Also jetzt nicht nur allgemein, sondern auch für unsere Hörerinnen und Hörer, also von der Kommunistenkneipe, für die es selbstverständlich ist, im Januar auf die LLL-Demo zu gehen und da an den Karl Liebknecht zu erinnern. Warum soll man sich denn auch mit Wilhelm Liebknecht beschäftigen? Naja, wenn man zu El Eldemo geht und zu Karl Liebknecht geht, kann man vielleicht einen kleinen Umweg machen und mal zum Grab von Wilhelm Liebknecht gehen. Der war nämlich der erste Sozialistenführer, der dort beerdigt worden ist. Ja, ich würde da zwei Antworten geben. Zunächst mal sollte man dann mal sehr nüchtern werden, ohne zugleich depressiv zu werden. Liebknecht, der seine politische Laufbahn als Sozialist um 1850 begonnen hat, steht am Anfang einer Entwicklung, die jetzt an ihr Ende gekommen ist, nämlich der erste Ende der bisherigen sozialistischen Bewegung. Datieren wir das mal mit 1850, dann sind das 1974 Jahre, 174 Jahre, in der Arbeiterbewegung entsteht, zu einem Machtfaktor wird, dann Einfluss auf den Staat in doppelter Weise gewinnt, im weiter bestehenden Kapitalismus, starker Einfluss der Gewerkschaften, sozialdemokratische Parteien, da gibt es ja nicht nur Pistorius, da gibt es ja auch andere Leute. Und dann auch der reale Sozialismus. Und das ist vorbei. Das ist vorbei. Und es hat auch keinen Sinn, sich da immer wieder zu sagen, es war doch so schön und wie sind wir doch so traurig. Die Zeit dieses Sozialismus ist vorbei. Und ob er wiederkommt, wissen wir nicht. Aber wir sind noch da. Und unsere Kinder und Enkel sind da. Und eine bescheuerte Situation ist da. Jetzt lassen wir das alles mal weg mit dem Sozialismus. Das ist dann so, wenn man immer wieder vom vergangenen Sozialismus redet, das ist so, Opa erzählt vom Krieg. Und die Enkel sagen, ach, jetzt fängt er schon wieder damit an. Also das lassen wir mal weg. Ne? Ich denke, die Enkel werden ja dann vielleicht in diese Wirklichkeit gucken und sagen, oh, eigentlich sehe ich gar nichts. Außer, dass das alles ziemlich bescheuert ist. Dann kann vielleicht einer gelaufen kommen und sagen, ich habe Karl Marx gelesen. Und dass er das sagen kann, ist ein Verdienst von Liebknecht. Und dann gucken wir rein ins Kapital und sagen, was ist denn an diesen drei Bänden? Was sehe ich denn von dem, was in diesen drei Bänden steht, was irgendeinen Anklang hat, eine Verwandtschaft hat mit der Lage, die mich jetzt auch wirklich beunruhigt. Und da sehe ich etwas, ja, da gibt es einen Begriff Akkumulation des Kapitals und Überakkumulation des Kapitals. Ja, das stimmt ja auch. Vielleicht würde der erste Satz des Kapitals reichen. Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheinen als eine ungeheure Warensammlung. Jetzt gucke ich und sehe, ist ja eine ungeheure Warensammlung. Furchtbar, deshalb brauchen wir ja Werbung. Ne? Dann, was sehe ich noch? Ich sehe eine ungeheure Masse von Kapital, das offensichtlich nicht mehr weiß, was mit sich anfangen soll. Überakkumulation von Kapital und das offensichtlich völlig ungleich verteilt ist, und zwar in einer Art und Weise ungleich verteilt ist, dass es gesellschaftssprengend ist. Dann wird dann immer so schön liberal gesagt, ach, der gesellschaftliche Zusammenhalt, ach, der gesellschaftliche Zusammenhalt. Ich würde sagen, der gesellschaftliche Zusammenhalt, naja Gott, ist vielleicht manchmal gut, wenn es kein gesellschaftlicher Zusammenhalt ist, sonst sagen sie alle, wir wollen jetzt gemeinsam Fußball-Weltmeisterschaft zum Krieg feiern und den Klassen. Nein, aber das ist gesellschaftssprengend. Und hat offensichtlich auch etwas zu tun damit, dass diese Gesellschaften sich anfangen zu faschisieren. Das ist also wirklich gefährlich, diese Überakkumulation von Kapital. Und dann sehen wir, ja, diese ungeheure Warenmasse wird erzeugt durch Ausplünderung von natürlichen Ressourcen und Belastung der Biosphäre. Oh, sagen Sie, ja, das Klima, ja, das Klima auch, nicht? Aber das lässt sich nicht wegbeten, auch nicht wegdemonstrieren, sondern muss man gucken, ja, auch dass die Biosphäre so belastet ist, ist auch Ergebnis dieser Überakkumulation des Kapitals. Da hätten wir schon diese zentrale Tatsache, Überakkumulation von Kapital erzeugt gesellschaftssprengende, faschisierende Ungleichheit und Zerstörung der Biosphäre. Was passiert noch? Wir merken, wie diese Ungleichheit zwischen den Staaten zum Kampf um Einflusssphären führt, zur Ressourcenverteilung. Und dann haben wir eine Situation, die in vielem gespenstisch eigentlich erinnert an die Situation im Vorfeld des Ersten Weltkriegs. Multipolare Weltordnung führt zum Ersten Weltkrieg. Dann kann man doch das Faxhausen kriegen, oder? Und dann haben wir die Sache, dass wir sagen, ja, wir sind aber nicht mehr im Jahr 1914. Das war zwar eine fürchterliche Schlechterei und die Kriegsgefahr ist akut, aber es ist schlimmer als 1914. Denn jetzt haben wir die Perspektive auf einen Atomkrieg. Und das hängen wir doch bitte mal auf an der Grundtatsache, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben. Jetzt sind einige dabei und sagen, oh, der Kapitalismus ist am Ende. Ich höre gerade, überall Kapitalismus sei am Ende. Vielleicht ist es aber nicht so. Und da kann man schon die Panik kriegen, nicht? Lassen wir es mal bei der Panik. Die ist vielleicht mal ganz gut, diese Panik, nicht? Da machen wir was draus. Und dann überlegen wir, dass die Akkumulation des Kapitals, die ungeheure technologische Innovation, vorangetrieben wird. Vor allem am schnellsten in der Waffenproduktion. Und dass wir vielleicht in einen Punkt, an einen Punkt kommen, wo die Menschen in einen Zustand des Transhumanismus eintreten. Transhumanismus, das heißt, dass die Menschen über künstliche Intelligenz von ihren Produkten beherrscht werden. Auch eine etwas gespenstische Vorstellung. Und alles dies in einer kapitalistischen Gesellschaft. Der aktuellste Theoretiker ist vielleicht nicht Wilhelm Liebknecht heute, aber der aktuellste Theoretiker für die jetzige Situation ist vielleicht Günther Anders, der vor 30 Jahren gestorben ist, über die Antiquiertheit des Menschen. Und aufgeschlüsselt werden kann es am plausibelsten noch durch werden, durch die Theorie von Marx und Engels und auch von Luxemburg vor allem. Aber damit so etwas, damit wir davon etwas noch heute wissen davon, war ja offensichtlich eine Kultur nötig, die das alles an Licht gebracht hat. Eine Kultur, die das organisiert hat, die dieses Wissen, dieses gesellschaftliche Wissen organisiert hat. Und dazu gehört eine Arbeiterbewegung. Und die größte Leistung von Liebknecht ist vielleicht, dass er der Gründer der Sozialdemokratie ist, der wirklich Marx und Engels, die da in London und in Manchester hocken und einsam gestalten sind, einen Resonanzraum geschaffen haben, von dem wir im Grunde heute noch zehren. Das heißt, der Liebknecht ist vor allem auch ein Kärntner gewesen. Kein König, sondern ein Kärntner. Und dann ist einer von vielen. Und dafür kann man dankbar sein. So viel. Vielen, vielen Dank, Schorsch. Das war nochmal ein schönes Schlusswort zu Wilhelm Liebknecht. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für dein umfangreiches Wissen. Ja, mit dem umfangreichen Wissen ist so eine Sache, weil mein Vater war Schreiner und ich würde vielleicht nicht die Chance gehabt haben, ein gewisses Wissen mir anzueignen, wenn ich nicht im Jahr 1946 eingeschult worden wäre, und zwar in Hessen. Und die hessische Sozialdemokratie war eine besondere. Frau Faeser war da noch nicht geboren. Sondern das war eine sehr linke Sozialdemokratie, die das Schulgeld abgeschafft haben. Also meine Eltern waren so ehrgeizig, die hätten sich eher totgehungert, als mich nicht aufs Gymnasium zu schicken. Aber sie mussten sich nicht tothungern. Also das gehört auch, dass es mal so eine Arbeiterbewegung gegeben hat, die sowas ermöglicht hat. Ist auf dem Mist von Wilhelm Liebknecht geschaffen. Und er hat dafür gesorgt, in allen Programmen, an denen er mitgewirkt hat, der Sozialdemokratie, auch im Erfurter Programm von 1891, dass unentgeltliche Schulbildung für alle Schulen eingeführt wurde. Unentgeltliche Schulbildung für alle Schulen. Da steht sogar schon was im von Marx doch so gar nicht geachteten Godesberger Programm. Da steht das auch schon drin. Und da hat der Marx wieder ein bisschen rumgemosert und sagt, ja, das fehlt gerade noch. Die Bourgeoisie, jetzt muss sie Schulgeld zahlen. Und jetzt soll der Staat denn das auch noch zahlen? Da bin ich aber eigentlich dagegen. So, im Allgemeinen. Da war der Liebknecht ein bisschen weiterblickend. Sagte, freies Schulgeld für alle. Könnte man, wenn man über Kindergartengebühren heute redet, auch mal drüber nachdenken. Vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, die es hoffentlich auch gibt. Und ich bedanke mich, dass ihr so lange zugehört habt. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.